Die Ankunft in Marseille. Man schrieb das Jahr 1815. Der Kaiser Frankreichs, Napoleon Bonaparte, war auf die Insel Elba verbannt worden und an seiner Stelle regierte nun König Ludwig der 18. Es war eine gefährliche Zeit, denn diejenigen, die Napoleon treu geblieben waren, schwebten oft als Hochverräter in Lebensgefahr. Am 25. Februar 1815 erreichte der Dreimaster Pharao nach langer Fahrt ruhig und beinahe traurig den Heimathafen Marseille. In der neugierigen Menschenmenge, die sich am Kai versammelt hatte, befand sich auch Herr Morel, der Reeder des Schiffes. Die Unruhe der Wartenden hatte auch ihn angesteckt. Schließlich konnte er es nicht mehr aushalten, sprang in ein kleines Boot und befahl seinem Schiff entgegenzufahren. Als er die Pharao erreicht hatte, beugte sich ein junger Mann über die Reling und begrüßte ihn. Er war ungefähr 18 bis 20 Jahre alt, hatte schwarze Haare und dunkle Augen. Sein Name war Edmond Dantès. »Ah, mein lieber Dantès«, rief ihm Morel aus der Barke zu, »ist etwas geschehen? Was bedeutet die traurige Einfahrt des Schiffes?« »Es hat sich ein Unglück ereignet, Herr Morel«, antwortete Dantès. »Kapitän Leclerc ist auf der Fahrt an Hirnhautentzündung gestorben, doch die Fracht ist sicher angelangt.« Morel war sichtbar erleichtert, auch wenn ihn der Tod seines Kapitäns sehr betrübte. Er erkletterte das Schiff, wo ihn Dantès empfing. »Hier ist Ihr Rechnungsführer Danglars, der Ihnen Auskunft über die Fracht geben wird.« Danglars war ein Mann von 25 Jahren. Er duckte sich vor seinen Vorgesetzten, war aber hart gegen Untergebene und stets auf seinen Vorteil bedacht. Die Mannschaft hasste ihn mit der gleichen Inbrunst, wie sie Edmond Dantès liebte. »Nun, Herr Morel«, begrüßte Danglars den Reeder, »Sie haben sicherlich schon von dem Unglück unseres Kapitäns gehört. Ein wirklicher Verlust für das Haus Morel. So ein erfahrener Mann findet sich selten.« »Sie haben recht«, antwortete Morel, »doch mir scheint, auch unser junger Freund Dantès kennt sein Handwerk genau und hat den Kapitän würdig vertreten.« »Oh ja«, sagte Danglars und schickte Dantès einen hasserfüllten Blick zu. Kaum war der Kapitän tot, übernahm er das Kommando und steuerte ohne zu fragen die Insel Elba an, wo wir 1,5 Tage verloren, anstatt direkt nach Marseille zurückzukehren. »Was wollte er denn auf Elba?«, fragte Morel erstaunt und rief nach Dantès, um eine Erklärung zu erhalten. »Ich erfüllte damit den letzten Willen von Kapitän Leclerc«, antwortete Dantès. »Er übergab mir sterbend ein Paket für den Großmarschall Bertrand, das ich auf der Insel ablieferte.« Morel blickte sich vorsichtig um, zog Dantès zur Seite und raunte ihm zu. »Wie geht es denn dem Kaiser, Napoleon?« »Es geht ihm gut. Er fragte mich nach dem Schiff und wem es gehöre, und als ich seine Fragen beantwortete, sagte er, er kenne einen Morel, der mit ihm im selben Regiment gewesen sei.« »Das stimmt«, rief der Reeder erfreut. »Es war mein Onkel Policar Morel, der spätere Kapitän. Wie wird es ihn freuen, dass sich der Kaiser an ihn erinnert? Doch hören Sie, lieber Dantès, wenn man erführe, dass Sie auf Elba mit dem Kaiser gesprochen haben, das kann gefährlich für Sie werden. Seien Sie auf der Hut.« »Ich danke Ihnen für Ihren Rat«, antwortete Edmond Dantès. »Aber ich weiß noch nicht einmal, was ich dem Großmarschall überbrachte, und der Kaiser fragte mich nur Dinge, die jeder andere mich ebenfalls hätte fragen können. Doch nun erlauben Sie, dass ich um einige Tage Urlaub bitte. Ich möchte mich verheiraten.« »Ah, die bezaubernde Katalanin Mercedes, nicht wahr? Gehen Sie, mein lieber Dantès, gehen Sie, und seien Sie sich gewiss, dass ich mich bei meinem Kompagnon stark machen werde, damit Sie bei der nächsten Fahrt der Pharao in 3 Monaten der Kapitän sind.« Der junge Seemann strahlte vor Glück, bedankte sich herzlich und verließ das Schiff. Sogleich näherte sich Danglars wieder dem Reeder. »Nun, hat er Ihnen gute Gründe für den Aufenthalt auf Elba gegeben?« »Das hat er in der Tat«, antwortete Morel, während er Dantès lächelnd nachblickte. »Und Hat er Ihnen auch von dem Brief erzählt, den er wieder an Bord mitbrachte? Nein, erwiderte der Reeder erstaunt, davon weiß ich nichts. Doch sicherlich wird er ihn mir, wenn Ihre Behauptung der Wahrheit entspricht, übergeben. Danglars überlegte einen Moment. Dann sagte er, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Bitte sagen Sie Dantès nicht, dass ich mit Ihnen darüber gesprochen habe. Danglars entfernte sich. Dem immer noch lächelnden Blick des Herrn Morel, der Dantès gefolgt war, gesellte sich nun der hasserfüllte Blick Danglars hinzu. Vater und Sohn. Der erste Besuch von Edmond Dantès galt seinem Vater, der im oberen Stockwerk eines kleinen Hauses in der Allée de Meillan wohnte. Die Nachricht von der Ankunft der Pharao und damit seines Sohnes hatte den Kreis noch nicht erreicht. Er saß auf einem Stuhl und versuchte mit zitternden Händen die Weinranken, die sich an seinem Fenstergitter hinaufrankten, mit Stäben zusammenzuhalten. Als Edmond in sein Zimmer trat, stieß der alte Mann vor Überraschung einen Schrei aus und fiel seinem Sohn totenbleich in die Arme. »Aber mein Vater, was hast du denn?« rief Edmond beunruhigt. »Bist du krank?« »Nein, nein, lieber Sohn, es war nur die Freude bei deinem unerwarteten Anblick. Wie gut, dass du wieder da bist. Wie geht es dir?« Edmond erzählte seinem Vater freudestrahlend von der Versicherung des Reeders Morel, ihn zum Kapitän zu ernennen. »Ich werde 100 Louisdor Gehalt bekommen. Davon kaufe ich dir ein Haus mit Garten, wo du deine Reben pflanzen kannst.« »Aber was hast du denn nur?« Wieder war der Greis erbleicht. Kraftlos sank er nach hinten zurück. »Schnell, ein Glas Wein! Wo bewahrst du ihn auf?« rief Dantès voller Sorge. »Ich habe keinen Wein mehr hier«, seufzte der Alte. »Wie? Keinen Wein mehr?« fragte Dantès entsetzt. »Aber hattest du denn kein Geld? Ich habe dir doch von meiner Abreise vor 3 Monaten 200 Francs zurückgelassen.« »Ja, Edmond, das stimmt. Aber du hattest bei unserem Nachbarn, dem Schneider Caderousse, noch eine Rechnung offen, und als du fort warst, kam er, um mich daran zu erinnern. Er sagte, wenn ich nicht deine Schuld begliche, so würde er sich an Herrn Morel wenden. Ich hatte Angst, es könne dir schaden, und daher...« In diesem Augenblick trat der Nachbar Caderousse in die Tür. »Ah, bist du endlich wieder da, Edmond?« sagte er mit breitem Lächeln. »Wie Sie sehen, Herr Caderousse«, sagte Dantès kalt. »Ich traf meinen Freund Danglars unten am Hafen, der mir erzählte, dass du hier seist. Er sagte auch, dass Herr Morel dir sehr zugetan war und dich zum Kapitän machen will. Das wird die kleine Katalanin sicherlich freuen, nicht wahr?« »Mercedes«, sagte der Greis. »Ja, mein Vater«, antwortete Dantès, »und nun, da ich gesehen habe, dass es dir gut geht und du alles hast, was du benötigst, bitte ich dich um die Erlaubnis, Mercedes besuchen zu dürfen.« Und damit umarmte er seinen Vater, nickte Caderousse kühl zu und eilte aus dem Haus. Der Schneider verabschiedete sich ebenfalls, trat einen Augenblick später aus dem Haus und traf wieder mit Danglars zusammen, der ihn an der Straßenecke erwartete. »Nun«, sagte Danglars, »hat er davon gesprochen, dass er Kapitän werden will?« »Er tut so, als wäre er es bereits«, spottete Caderousse. »Und ist er immer noch in Mercedes verliebt?« »Wie verrückt liebt er sie!« »Das ist interessant«, sagte Danglars. »Lass uns Dantès zu den Katalanen folgen. Wir können im Wirtshaus bei einem Glas Wein warten, was sich ereignet.« Bei den Katalanen. Nur 100 Schritt von dem Wirtshaus entfernt, in das sich die beiden Freunde gesetzt hatten, begann das kleine Dorf der Katalanen. Draußen, hinter einer der schlichten Hütten, stand ein junges Mädchen von 17 Jahren. Sie hatte rabenschwarze Haare und ebensolche Augen und ihr ganzer Körper strahlte eine fieberhafte Ungeduld aus. Sie stampfte mit ihrem schönen Fuß auf die Erde, sah sich immer wieder um, ob nicht endlich jemand käme, den sie erwartete, und bebte dabei vor Aufregung. 3 Schritte entfernt saß ein junger Mann von 20 Jahren auf einem Stuhl und betrachtete sie trotzig. »Mercedes«, begann er gerade wieder, »Ostern ist nahe und ebenso die Zeit, wo man Hochzeiten feiert. Was werdet ihr mir antworten?« »Ich habe es euch 100-mal gesagt, Fernand, dass ich euch nicht heiraten werde«, antwortete Mercedes stolz und warf ihre dunklen Haare zurück. »Ich liebe Edmond Dantès und werde ihn mein Leben lang lieben, und nur ihn werde ich heiraten.« »Oh, ihr seid grausam«, stöhnte Fernand. »Dabei wisst ihr nicht, ob dieser Dantès nicht ebenso unbeständig ist wie das Meer. Ich aber habe einen ehrlichen Beruf als Fischer, und im Krieg bin ich Soldat. Ich kann mich hocharbeiten, reich werden, wenn ihr mich nur wollt. Schweigt, Fernand«, rief Mercedes. »Ihr seid eifersüchtig und habt ein schlechtes Herz.« »Mercedes«, rief in diesem Moment eine fröhliche Stimme vor der offenen Tür. Das junge Mädchen sprang glücklich auf, lief ins Haus und Edmond in die Arme. Erst nach einigen Augenblicken, in denen die beiden Verliebten alles um sich vergessen hatten, erblickte Edmond seinen Rivalen Fernand, der aus dem Schatten ins Haus trat, die Hand unwillkürlich an das Messer an seinem Gürtel gelegt. Doch nach dieser Geste stürzte er, wie wahnsinnig vor Wut, aus dem Haus. »Hey, wohin des Wegs?« rief eine Stimme aus der angrenzenden Laube des Wirtshauses. Fernand blieb stehen und erkannte Caderousse und Danglars, die bei einer Flasche Wein am Tisch saßen. »Komm, setz dich zu uns in den Schatten. Es ist wahrlich heiß heute«, sagte Danglars und machte eine einladende Geste. Fernand wischte sich den Schweiß von der Stirn und trat langsam zu den beiden Männern. Erschöpft fiel er auf einen der Stühle und ließ den Kopf stöhnend auf seine 2 Fäuste sinken. »Na, unser Freund wird doch wohl nicht liebeskrank werden«, sprach Caderousse spöttisch zu seinem Freund Danglars. »Ach was«, erwiderte dieser ebenso spöttisch, »ein so junger und gutaussehender Junge kann in der Liebe nicht unglücklich sein.« »Wenn ich es dir sage«, sprach Caderousse weiter, als wäre Fernand gar nicht anwesend, »der brave Fernand, einer der besten Fischer von Marseille, ist in die schöne Mercedes verliebt, doch sie wiederum scheint in den Sekon der Pharao verliebt zu sein, die heute eingelaufen ist. Da wird man Fernand wohl den Laufpass gegeben haben.« In diesem Moment kam das glückliche Paar aus dem Haus. »Hola, Edmond«, rief der betrunkene Caderousse und stand schwankend auf. »Wahrlich, ihr beide seht sehr glücklich aus. Wann soll die Hochzeit sein?« »Sehr bald«, antwortete Dantès, der die schöne Katalanin strahlend am Arm führte. »Morgen schon feiern wir unsere Verlobung in diesem Wirtshaus. Ich hoffe, die 3 Herren werden sich zum Verlobungsmahl einfinden. Sie sind alle eingeladen.« »Aber warum die Eile, Herr Kapitän?« fragte Danglars mit höhnischem Unterton. »Die Pharao wird erst in 3 Monaten wieder in See stechen.« »Man hat es immer eilig, glücklich zu sein«, antwortete Dantès. »Doch es ist nicht nur meine Selbstsucht. Ich muss übermorgen für einen Tag nach Paris reisen, um den letzten Auftrag unseres armen Kapitän Leclerc auszuführen.« »Ah, ich verstehe«, sagte Danglars. Und zu sich sagte er, »zweifellos will er in Paris den Brief abliefern, den ihm der Großmarschall gegeben hat. Das bringt mich auf eine hervorragende Idee.« »Mein Freund Dantès, noch bist du nicht der Kapitän der Pharao. Gute Reise«, rief er Edmond hinterher. Das Komplott. Fernand war blass und zitternd auf seinem Stuhl zusammengesunken. Caderousse in seiner Trunkenheit merkte nichts, sondern summte ein Trinklied vor sich hin, während er sein Glas noch einmal füllte. Danglars jedoch war die Verzweiflung von Fernand nicht entgangen. »Mein lieber Freund«, wandte er sich an ihn, »ich merke, dass sie die Heirat nicht glücklich macht.« »Sie treibt mich zur Raserei«, stöhnte Fernand. »Sie lieben Mercedes also wirklich?« »Ja, ich liebe sie, seit wir uns kennen. Doch sie liebt diesen Emporkömmling Dantes.« »Was soll ich noch tun?« seufzte er wieder und stützte seinen Kopf auf. »Sie tun mir leid, lieber Fernand«, begann Danglars nun wieder, »und ich würde Ihnen wahrlich gern helfen, Ihren Schmerz zu lindern. Am besten wäre es wohl, man fände einen Weg, wie man Dantes ins Gefängnis bringen könnte. So wäre er zwar nicht tot, aber für Mercedes ebenso verschwunden, als hätte er die Erde verlassen.« »Das wollen wir unserem lieben Dantes nicht wünschen«, ließ sich Caderousse vernehmen. »Er ist ein guter Junge. Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Grund fände, der ihn ins Gefängnis brächte. Nein, nein, ich trinke lieber auf die Gesundheit von Dantes.« »Das kommt darauf an, wie man es anstellt«, sprach Danglars ruhig weiter. »Begreifen Sie, dass es nicht nötig wäre, Dantes zu töten?« Danglars rief den Kellner. »Ich brauche Feder und Tinte und Papier«, befahl er. Caderousse wurde aufmerksam. »Oh ja, die Franzosen sind wahre Erfinder«, sagte er, »wenn man bedenkt, dass man einen Mann mit Papier und Feder sicherer töten kann, als wenn man ihm im Wald auflauert, bekommt man richtig Angst vor diesem harmlosen Ding.« »Schenken Sie, Meister Caderousse, noch etwas Wein ein«, sagte Danglars nervös und ließ den Schneider so lange nicht aus den Augen, bis er merkte, dass dieser sein letztes bisschen Vernunft im Wein ertränkt hatte. »Also«, begann er dann zu Fernand gewandt, »wenn irgendjemand Dantes beim Staatsanwalt als bonapartistischen Agenten anzeigen würde, weil er auf der Insel Elba gelandet ist, und Danglars schrieb mit seiner linken Hand in einer Schrift, die ganz anders war als seine sonstige, einige Zeilen auf, die er Fernand überreichte. Hiermit wird der Staatsanwalt von einem treuen Untertan des Königs benachrichtigt, dass Edmond Dantes, welcher Sekond auf dem Schiff Pharao ist und heute Morgen in Marseille landete, auf seiner Reise die Insel Elba besuchte, um dem Verbannten Napoleon ein Paket zu bringen und von diesem einen Brief zu erhalten, den er den bonapartistischen Kreisen in Paris überbringen will. Als Beweis wird man diesen Brief bei ihm oder bei seinem Vater oder an Bord der Pharao finden.« »Nun müsste man den Brief nur noch adressieren, und alles wäre bereit«, schloss Danglars und schrieb die Adresse des Staatsanwaltes auf den Brief. »Ja, dann wäre alles bereit«, mischte sich Caderousse ein, der mit Anstrengung seines Geistes begriffen hatte, was für schreckliche Folgen eine solche Anzeige nach sich ziehen würde. »Aber das wäre ja eine riesige Gemeinheit.« Er wollte den Brief an sich nehmen. Danglars jedoch nahm ihn selbst in die Hand. »Natürlich. Ich habe ja nur im Scherz gehandelt«, sagte er listig und blickte Fernand dabei aus den Augenwinkeln an. »Und es würde mir leid tun, wenn unserem guten Dantes etwas widerführe.« Mit diesen Worten knüllte er den Brief zusammen und warf ihn in eine Ecke der Laube. »Doch nun will ich gehen. Gib mir deinen Arm, Caderousse. Du hast für heute genug gehabt.« Danglars zog den betrunkenen Caderousse auf die Füße. Dabei verabschiedete er sich von Fernand und zog den Schneider mit sich in Richtung Marseille. Als Danglars jedoch 20 Schritte gemacht hatte, drehte er sich noch einmal um und sah, wie sich Fernand auf den Brief stürzte und ihn in die Tasche steckte. Dann verließ auch er das Lokal und marschierte eilig in die entgegengesetzte Richtung davon. »Sehr gut«, murmelte Danglars. »Nun wird die Sache ihren Gang nehmen, und man braucht nur noch zuzusehen.« Die Verlobungsfeier. Am nächsten Morgen stieg die Sonne in einen wolkenlosen Himmel auf und übergoss die schäumenden Wellenspitzen mit rubinfarbenen Strahlen. Das Verlobungsmahl war im ersten Stock im großen Saal des Wirtshauses vorbereitet worden, in dessen Laube die drei Männer am Vortag gesessen hatten. In der Mitte des langen Tisches saß die schöne Mercedes. Links daneben ihr Vetter Fernand, während Dantès ihr mit Herrn Morel an seiner Seite glücklich strahlend gegenüber saß. Auch Danglars und Caderousse waren erschienen. Letzterer freute sich auf das gute Essen und hatte an die Vorfälle des gestrigen Tages nur undeutliche Erinnerungen. Die zahlreichen Freunde des Bräutigams fingen bereits an, dem guten Essen zuzusprechen. Es gab Würste aus Arles, rote Krebse, Muscheln, Seeigel und viele andere Köstlichkeiten des Meeres. »Du bist so still. Bist du glücklich, mein Sohn?« fragte Dantès Vater, der langsam ein Glas Wein trank. »Oh ja«, erwiderte Dantès, »ich bin so glücklich, dass ich ganz in mich gekehrt bin und mich frage, wie ich ein solches Glück, der Mann von Mercedes zu sein, verdient habe.« Und er lächelte Mercedes voller Liebe zu, die vor Freude errötete. Fernand rutschte gequält auf seinem Stuhl herum und wischte sich immer wieder den Schweiß von der Stirn. »Das Verlobungsmahl ist also in Wirklichkeit ein Hochzeitsmahl«, sagte Danglars. »Oh nein«, antwortete Dantès, »macht euch keine Sorgen, ihr sollt nicht zu kurz kommen. Morgen werde ich nach Paris reisen. Am 1. März bin ich zurück und am 2. März wird das wirkliche Hochzeitsmahl stattfinden.« Diese Aussicht verstärkte die allgemeine Heiterkeit am Tisch. Danglars war bleich geworden. Fernand jedoch glühte nun wie im Fieber. Caderousse hatte der gute Wein und das freundliche Wesen von Dantès den letzten Rest des Neides genommen. »Fürwahr, dieser Edmond ist wirklich ein netter Junge. Es wäre wahrhaftig schade gewesen, wenn ihr ihm diesen schlechten Streich gespielt hättet, den ihr euch gestern ausgedacht habt.« »Du hast ja gesehen, dass ich den Brief wegwarf«, sagte Danglars schnell. »Und da Fernand nun sogar als Brautführer bei der Hochzeit seines Rivalen fungiert, bin ich überzeugt, dass er seine schlechte Laune von gestern überwunden hat.« Kurz darauf hörte man schwere Schritte und Waffengeklirr auf der Treppe. Alle Anwesenden sahen sich fragend an. Die Tür öffnete sich und herein trat ein Kommissar, gefolgt von 4 bewaffneten Soldaten. »Wer von Ihnen hier ist Edmond Dantès?« Alle Blicke wandten sich dem Bräutigam zu, der erschrocken, aber dennoch würdevoll vorwärts trat. »Ich bin es, mein Herr. Was wünschen Sie von mir?« »Edmond Dantès, ich verhafte Sie im Namen des Gesetzes.« »Was soll das alles?« fragte Caderousse Danglars, welcher ganz erstaunt war. »Woher soll ich das wissen?« erwiderte Danglars hämisch. Caderousse suchte nach Fernand, aber dieser war verschwunden. Da fiel ihm die gestrige Szene auf einmal wieder ein. »Oh mein Gott«, sagte er dumpf, »ist dies etwa die Folge eures Scherzes von gestern, Danglars?« »Du weißt doch, dass ich den Brief weggeworfen habe«, sagte Danglars und wandte sich an Dantès, der sich von allen Anwesenden verabschiedete und nun auch dem Rechnungsführer die Hand gab. Dann folgte Dantès dem Kommissar die Treppe hinab und stieg in den Wagen. »Adieu, Edmond«, rief Mercedes, die ans Fenster gestürzt war. Der Gefangene hörte diesen Schrei aus dem gebrochenen Herzen der Braut, steckte schnell den Kopf aus dem Wagenschlag und rief, »Auf Wiedersehen, Mercedes!« Dann verschwand er um die Straßenecke. Herr von Villefort. In der Rue de Grandcour feierte man zufälligerweise zur gleichen Zeit ein anderes Verlobungsmahl, nämlich das des stellvertretenden Staatsanwaltes Villefort mit René, der Tochter des Marquis von Saint-Méran. Im Gegensatz zu den Gästen von Dantès gehörten die Anwesenden der Spitze der Marseiller Gesellschaft an. Es waren ehemalige Beamte, die zu Beginn der Regierung Napoleons ihren Abschied genommen hatten und nun unter König Ludwig dem 18. höchste Privilegien genossen. Man unterhielt sich angeregt und voller Leidenschaft über den Mann, von dem alle Anwesenden glaubten, er würde nie wieder aus seiner Verbannung auf der Insel Elba zurückkehren. Den royalistischen Anhängern kam es vor, als begänne nun mit dem König das wirkliche Leben wieder für sie, als wäre Napoleon nur ein böser Traum gewesen. Der Marquis von Saint-Méran erhob sich und sprach einen Toast auf das Wohl des Königs aus. Alle Gläser wurden begeistert gehoben. »Diese Bonapartisten müssten eigentlich feststellen«, sagte die Marquise eben mit ihrer aristokratischen, dünnen Stimme zu Villefort gewandt, »dass wir Royalisten die wahren Ergebenen waren, denn wir blieben unserem Königtum treu.« »Nun, auch Napoleon hat seine Getreuen behalten«, antwortete Villefort, der die Augen nur zögernd von seiner Verlobten René abwandte. »Sie hat der Fanatismus geeint. Für das Volk war Napoleon nicht nur ein Gesetzgeber, sondern auch ein Musterbeispiel der Gleichheit.« »Ein Musterbeispiel der Gleichheit«, empörte sich die Marquise. »Was werden Sie noch Lobenswertes aus dem Revolutionär Robespierre machen wollen?« »Oh, Sie haben in der Tat beide auf Ihre Weise Gleichheit geschaffen«, antwortete Villefort. »Robespierre schuf eine Gleichheit, die alle erniedrigte, und Napoleon eine Gleichheit, die erhöht. Robespierre brachte Könige auf das Niveau seiner Guillotine. Napoleon erhöhte das Volk auf das Niveau des Thrones.« »Natürlich bin ich sehr froh«, fügte er lachend hinzu, »dass wir beide los sind und die Monarchie wieder Ordnung im Land hergestellt hat. Aber ich wollte damit erklären, warum auch Napoleon ohne Zweifel seine Anhänger behalten hat.« »Was Sie da sagen, lieber Villefort, riecht doch sehr nach Revolution«, gab die Marquise mit dünnen Lippen zurück. »Aber ich vergebe Ihnen Ihre Worte. Schließlich kann man nicht der Sohn eines Napoleon-Anhängers sein, ohne einen gewissen niedrigen Geschmack beizubehalten.« Villefort wurde rot. »Mein Vater war tatsächlich ein Bonapartist, Madame«, sagte er lebhaft, »aber er hat nicht für den Tod des letzten Königs gestimmt.« »Nun, das ist wahr. Aber im Gegensatz zu meiner Familie arrangiert sich die Ihrige äußerst schnell mit einem Regierungswechsel. Während sich Ihr Vater zur Zeit von Napoleon Bürger Noirtier nannte, hatte er keinen Skrupel, unter unserem jetzigen König als Graf Noirtier Senator zu werden.« In diesem Augenblick trat ein Kammerdiener ins Zimmer und bedeutete Villefort, dass ihn draußen jemand dringend sprechen müsse. Der junge Mann stand sogleich auf, kehrte jedoch nach einigen Augenblicken wieder zurück. »Es tut mir leid, dass ich mich bei meinem Verlobungsmahl entfernen muss«, sagte er zu René, die ihn unruhig betrachtete. »Doch man hat offenbar eine bonapartistische Verschwörung entdeckt.« Das Verhör. In seinem Büro angekommen, ließ sich Villefort die Akten geben und befahl, Dantès hereinzuführen. Villefort sah einen bleichen, aber ruhigen und lächelnden Angeklagten eintreten. »Wer sind Sie? Und wie heißen Sie?« fragte Villefort nüchtern. »Ich heiße Edmond Dantès und bin Sekon, Bord der Pharao«, antwortete Dantès. »Wo hat man Sie verhaftet?« »Ich feierte gerade meine Verlobung, mein Herr«, sagte Dantès bewegt. Villefort bemühte sich, keine Regung zu zeigen, doch es fiel ihm schwer. Dieser Zufall berührte ihn im Innersten und die bewegte Stimme von Dantès erweckte eine Sympathie in ihm. Auch er heiratete bald, auch er war glücklich wie Dantès und auch ihn hatte man in seinem Glück gestört, damit er zur Vernichtung der Freude eines Mannes beitrage, der genau wie er der Erfüllung seiner Träume so nahe gestanden hatte. »Welche politischen Ansichten haben Sie?« fragte Villefort nach einigen Augenblicken. »Ich? Mein Herr, ach, ich schäme mich beinahe es zuzugeben, aber mit meinen 19 Jahren habe ich noch nicht genügend Wissen, um irgendeine Ansicht zu haben. Meine Ansichten sind durchweg privater Natur. Ich liebe meinen Vater. Ich verehre Herrn Morel für alles, was er für mich getan hat. Und ich bete meine Verlobte Mercedes an. Das alles ist für das Gericht sicherlich nicht sehr interessant.« »Ein netter Junge«, dachte Villefort bei sich. »Ich hoffe, ich werde keine Mühe haben, Renés Wunsch nach Nachsicht zu entsprechen.« »Ist Ihnen bekannt, dass Sie Feinde haben müssen?« fragte er Dantès, dem der heitere Ausdruck des stellvertretenden Staatsanwaltes nicht entgangen war und der sich ganz beruhigt fühlte. »Feinde?« fragte Dantès erstaunt. »Nun zumindest Neider. Mit Ihren 19 Jahren werden Sie bald zum Kapitän gemacht. Sie heiraten ein hübsches Mädchen, das Sie liebt. Das reicht, um Neid zu erwecken.« »Ja, Sie haben recht. Sicher kennen Sie die Menschen besser als ich«, erwiderte Dantès verstört. »Aber wenn es stimmt, was Sie sagen, so will ich diese Neider lieber nicht kennen, um sie nicht hassen zu müssen.« »Da haben Sie Unrecht, mein Herr«, erwiderte Villefort. »Man muss seine Feinde im Gegenteil sehr gut kennen. Ich werde Ihnen die Anzeige zeigen, die sie hierher gebracht hat. Erkennen Sie die Handschrift wieder?« Und Villefort zog den Brief aus seiner Tasche und reichte ihn Dantès. Dieser schüttelte den Kopf. »Die Handschrift scheint verstellt zu sein. Ich kann sie nicht erkennen.« »Und nun antworten Sie mir offen, mein Herr«, fuhr Villefort fort. »Was stimmt an diesem anonymen Brief?« »Es stimmt alles oder nichts«, antwortete Dantès und gab Villefort den Schrieb zurück, den dieser angewidert auf den Tisch warf. »Ich schwöre Ihnen, bei meiner Ehre als Seemann, bei meiner Liebe für Mercedes und beim Leben meines Vaters, die Wahrheit zu sagen.« Unser Kapitän Leclerc erkrankte auf See an Hirnhautentzündung. Als er im Sterben lag, ließ er mich zu sich rufen und bat mich, die Insel Elba anzusteuern, dem Großmarschall einen Ring und einen Brief zu überbringen und die Sendung zu erfüllen, die mir der Großmarschall auftragen würde. Dann starb er. Ich steuerte die Insel Elba an, wie er es gewünscht hatte, und stieg allein an Land. Ich sandte dem Großmarschall den Ring, und bei diesem Erkennungszeichen öffneten sich mir alle Türen. Der Großmarschall empfing mich und übergab mir einen Brief, den ich persönlich nach Paris bringen sollte. »Ja, ja, ja, das scheint alles zu stimmen«, murmelte Villefort. »Und wenn Sie schuldig sind, dann nur einer Unklugheit wegen. Geben Sie mir also den Brief, den Sie überbringen sollten.« »Er muss vor Ihnen liegen, mein Herr. Man hat ihn mir mit allen anderen Papieren abgenommen.« Villefort durchblätterte stehend den Stapel Papiere und fragte, »An wen war er denn adressiert?« »An Herrn Noirtier, Rue Coq Héron in Paris«, antwortete Dantès. Villefort sank wie vom Blitz getroffen auf seinen Stuhl. Zitternd zog er den Brief hervor, auf den er einen furchtsamen Blick warf. »Kennen Sie den Herrn?« fragte Dantès erstaunt. »Nein, nein«, sagte Villefort lebhaft. »Ein treuer Diener des Königs kennt doch keine Verräter!« »Es handelt sich also wirklich um eine Verschwörung«, fragte Dantès ängstlich. »Ich beschwöre Sie, ich wusste wirklich nicht, was für eine Art Brief ich überbringen sollte.« »Ja«, sagte Villefort dumpf, »aber Sie kennen den Namen des Adressaten.« Und immer mehr erbleichend las er den Inhalt des Briefs. »Wer weiß davon, dass Sie der Überbringer eines Briefes von Elba an Herrn Noirtier waren?« fragte er schließlich keuchend. »Niemand außer demjenigen, der ihn mir gegeben hat.« »Das ist immer noch zu viel, immer noch zu viel«, murmelte Villefort. Als er ausgelesen hatte, ließ er seinen Kopf in die Hände sinken und verharrte so einen Augenblick unbeweglich. »Oh mein Gott, was ist mit Ihnen?« fragte Dantès ängstlich. Villefort hob sein bleiches Gesicht langsam, las den Brief zum zweiten Mal und fragte dann, »Und Sie wissen wirklich nichts vom Inhalt dieses Briefes?« »Bei meiner Ehre, ich weiß nichts«, antwortete Dantès. »Aber was haben Sie denn? Ist Ihnen nicht wohl? Soll ich jemanden rufen?« »Nein, nein, ich brauche nichts«, stammelte Villefort, stand auf, sank aber sogleich wieder in seinen Stuhl und fuhr sich mit eiskalter Hand über die schweißbedeckte Stirn. »Wenn er wüsste, was in diesem Brief steht, und wenn er erführe, dass Noirtier mein Vater ist, so wäre ich für immer verloren«, dachte er und schloss bebend die Augen. Schließlich riss er sich zusammen. »Mein Herr«, sprach er, »es liegt nicht in meiner Gewalt, wie ich anfangs hoffte, Sie sogleich wieder freizulassen.« Villefort streckte die Hand aus und läutete nach dem Polizeikommissar. Er flüsterte dem Beamten einige Worte ins Ohr. »Folgen Sie diesem Herrn«, sagte er dann zu Dantès. Dantès verbeugte sich, sah Villefort noch einmal dankbar an und ging hinter dem Kommissar aus dem Zimmer. Kaum war er aus dem Raum, sank Villefort beinahe ohnmächtig auf einen Stuhl. »Oh mein Gott«, murmelte er. »An welch seidenem Faden hängen Leben und Glück? Wäre der Staatsanwalt selbst hier gewesen, wäre ich verloren, denn dieser Brief hätte mich in den Abgrund gestoßen. Oh, mein Vater, werde ich immer gegen deine Vergangenheit ankämpfen müssen?« Plötzlich jedoch erhellte sich sein Gesicht und ein Lächeln spielte um seine noch zusammengepressten Lippen. »Ja, das ist die Lösung«, sagte er. »Dieser Brief, der mich zugrunde richten sollte, wird mein Glück machen. ans Werk, Villefort.« Und der stellvertretende Staatsanwalt erhob sich, verließ sein Haus und kehrte mit festen Schritten wieder zu seiner Braut zurück. Das Château d'Yves. Dantès verbrachte einige Stunden im Untersuchungsgefängnis. Er war nicht sehr beunruhigt, denn die Worte Villeforts hatten ihm Hoffnung gemacht, bald wieder die Freiheit zu erlangen. Gegen 10 Uhr hörte er Schritte. Ein Schlüssel wurde ins Schloss seiner Zellentür geschoben, man öffnete und das düstere Zimmer erhellte sich durch den Schein von 2 Fackeln. 4 Gendarmen traten ein. »Wollt ihr mich holen?« fragte Dantès erstaunt. »Ja«, antwortete der eine Gendarm. »Kommt ihr auf Befehl der Staatsanwaltschaft?« »Ich denke schon.« »Gut«, sagte Dantès, »dann bin ich bereit, mit euch zu kommen.« In der Überzeugung, dass man ihn auf Befehl des Herrn von Villefort hole, ging Dantès ohne Furcht und Sorge mit seiner Eskorte und stieg auf der Straße in einen vergitterten Wagen. Man fuhr ihn durch die Rue Tamary zum Kai hinunter. Dort hielt der Wagen an und der Schlag wurde geöffnet. Die 4 Gendarmen führten Dantès zwischen den Soldaten hindurch bis zu einer Barke, in die man ihn einsteigen ließ und die sofort abfuhr. 4 Ruderer arbeiteten mit kräftigen Schlägen. Die frische Abendluft löste in Dantès ein Gefühl der Freiheit aus. Doch bald löste sich ein Seufzer aus seiner Brust, denn sie fuhren an dem Wirtshaus vorbei, in dem er noch am selben Morgen seine Verlobung gefeiert hatte. Dantès faltete die Hände, blickte zum Himmel auf und betete. Die Barke fuhr weiter und weiter. »Wohin bringen Sie mich denn?« fragte Dantès schließlich. »Das werden Sie schon früh genug erfahren«, antwortete man ihm. Nach einiger Zeit ersetzte man die Ruder durch Segel und die Barke stieß nun mit voller Geschwindigkeit über das Wasser. Man hatte die Insel Ratonneau zur Rechten gelassen und fuhr nun auf Höhe der Bucht der Katalanen vorbei. Dantès fühlte einen Schmerz in seiner Brust. Hier wohnte Mercedes. Ein Schrei von ihm könnte sie aufmerksam machen, doch die Scham hielt ihn zurück. »Oh, so sagen Sie mir doch, wohin man mich bringt«, flehte Dantès schließlich einen der Gendarmen an. »So blicken Sie sich doch um«, antwortete dieser ihm. Dantès stand auf. Angestrengt blickte er in die Richtung, die die Barke ansteuerte. Vor ihnen erhob sich ein schwarzer Felsen, und auf dem Felsen stand das düstere Château d'Yves. Es war ein Gefängnis. Dantès fühlte dieselbe Wirkung, welche die zum Tode Verurteilten beim Anblick des Schafotts verspüren. »Oh mein Gott«, rief er, »das Château d'Yves! Warum bringen Sie mich dorthin? Es ist doch ein Staatsgefängnis, das nur für gefährliche politische Verbrecher bestimmt ist.« »Spielen Sie doch nicht den Erstaunten, mein Freund«, sagte der Gendarme. »Sie wissen doch genau, warum man Sie ins Château d'Yves bringt.« »Wollen Sie damit sagen, man will mich dort einkerkern?« rief Dantès entsetzt. »Das ist sehr wahrscheinlich«, antwortete der Gendarme. »Aber ohne eine Untersuchung und das Versprechen von Villefort.« Der Gendarm zuckte gleichgültig die Schultern. Dantès war wie gelähmt. Plötzlich durchzuckte ihn der Fluchtgedanke. Schnell wie der Blitz wollte er sich ins Meer stürzen. Doch die Gendarmen hatten genügend Erfahrung mit Gefangenen und vier kräftige Fäuste hielten Dantès zurück. Brüllend vor Wut fiel er in die Barke. Das Boot fuhr auf den Felsen, man hatte das Gefängnis erreicht. Die Gendarmen zerrten Dantès an Land und zogen ihn die Stufen zum Tor des Kastells hinauf. Dantès leistete kaum Widerstand. Er war wie betäubt, als träume er, bemerkte er nur mechanisch, wie sich das Tor hinter ihm schloss und man ihn in ein unterirdisches Zimmer führte. Die Wände waren nackt und feucht. Ein Docht, der in einem stinkenden Fett schwamm, beleuchtete von einem Schemel aus den scheußlichen Aufenthaltsraum und den gemein und schäbig aussehenden Gefängniswärter. »Ihr Zimmer für diese Nacht«, sagte dieser zu Dantès. »Der Gouverneur schläft bereits. Vielleicht wird er Ihnen morgen ein anderes Zimmer zuweisen. In der Zwischenzeit finden Sie hier Brot, Wasser hier im Krug und Stroh in der Ecke da.« Und mit diesen Worten nahm der Gefangenenwärter die rußende Lampe mit sich und verließ die Zelle, deren Tür er hinter sich schloss. Dantès blieb in der Finsternis und Stille zurück. Als der Gefangenenwärter am nächsten Morgen mit dem Befehl zurückkam, Dantès zu lassen, wo er war, stand Dantès immer noch am selben Platz. Er schien am steinernen Fußboden angenagelt zu sein und hatte die ganze Nacht stehend und schlaflos zugebracht. Als der Wärter ihn auf die Schulter schlug, schüttelte Dantès den Kopf. »Haben Sie denn nicht geschlafen?« fragte ihn der Wärter. »Ich weiß es nicht«, antwortete Dantès. »Wünschen Sie was?« »Ich will den Gouverneur sprechen.« Der Wärter zuckte die Achseln und verließ ihn. Als Dantès hörte, wie die Tür abermals zufiel, schluchzte er auf. Er warf sich zu Boden und weinte und betete und fragte sich, welches Verbrechen er denn begangen habe, dass er eine solche Bestrafung verdiente. So verbrachte Dantès den ganzen Tag. Am nächsten Morgen erschien der Gefangenenwärter zur selben Stunde. Wieder fragte er Dantès, ob er etwas wünsche, und wieder antwortete Dantès, er wolle den Gouverneur sehen. »Ich habe Ihnen schon gesagt, dass das unmöglich ist«, sagte der Wärter ungeduldig. »Ich kann Ihnen gegen Bezahlung bessere Kost, einen Spaziergang oder Bücher besorgen, sonst nichts. Ich will nur den Gouverneur sehen«, sagte Dantès. »Es geht nicht. Verstehen Sie doch, seien Sie vernünftig, dann wird man Ihnen einen Spaziergang erlauben. Vielleicht treffen Sie auf einem dieser Spaziergänge den Gouverneur, Sie können ihn ansprechen und vielleicht«, antwortet er Ihnen. »Aber wie lange kann es dauern, bis dieser Zufall eintritt?«, sagte Dantès. »Ach, vielleicht ein Monat oder 6 Monate oder ein Jahr.« »Das ist zu lang, ich muss ihn gleich sehen.« »Versteifen Sie sich nicht auf diesen einen unmöglichen Wunsch«, sagte der Wärter, »sonst sind Sie in 14 Tagen verrückt.« »Genauso ist es dem AB gegangen, der vor Ihnen in diesem Zimmer gewohnt hat. Er hat dem Gouverneur immer wieder 1 Million geboten, wenn man ihn freilassen würde.« »Und wo ist er jetzt?« »Man hat ihn vor 2 Jahren in einen Kerker gebracht.« »Höre«, sagte Dantès, »ich bin nicht verrückt, jedenfalls noch nicht, und ich biete dir auch 1 Million, aber ich will dir 100 Taler geben, wenn du für mich zu den Katalanen gehst und meiner Verlobten Mercedes 2 Zeilen überbringst.« »Wenn man das herausfände, würde ich meine Stelle verlieren, und die bringt mir 1000 Livres im Jahr und dazu Kostgeld. Ich wäre ein Dummkopf, wenn ich das gegen 100 Taler einsetzen wollte.« »Wenn du dich weigerst, Wärter, dem Gouverneur mitzuteilen, dass ich ihn sprechen will, und wenn du, Mercedes, 1 Nachricht überbringen willst, wo ich bin, werde ich dir ab sofort hinter der Tür auflauern und dir den Schädel mit diesem Schemel einschlagen.« »Sie drohen mir«, rief der Wärter und wich zurück. »So hat es bei dem AB auch angefangen. Bald sind Sie auch ein Narr. Warten Sie es nur ab. Gott sei Dank gibt es Kerker im Château d'If.« Und er verließ den Raum, kehrte jedoch kurz darauf mit 4 Soldaten zurück. »Bringt ihn 1 Stockwerk tiefer. Man muss die Narren zu den Narren sperren.« Inzwischen lief der Reeder Morel zu allen Bekannten und Freunden in Marseille, die Dantès vielleicht helfen konnten. Doch das Gerücht, Edmond wäre ein bonapartistischer Agent, hatte sich bereits verbreitet und so stieß Morel nur auf Weigerung und musste niedergeschlagen nach Hause kehren. Caderousse quälten die größten Gewissensbisse. Er schloss sich mit zwei Flaschen Wein in seiner Wohnung ein und versuchte, seine Unruhe im Alkohol zu ertränken. Nur Danglars quälten keine Sorgen. Im Gegenteil, er freute sich, dass er sich an seinem Feind hatte rächen können und damit eine gesicherte Position als Kapitän der Pharao bekommen hatte. Der Vater von Dantès starb fast vor Schmerzen. Gérard von Villefort hingegen reist nach Paris und bittet den König um eine Audienz. Er erzählt dem König von den Plänen Napoleons, ohne dabei zu berichten, dass sein Vater Noirtier in die Verschwörung verwickelt ist. Nach der Audienz begegnet er seinem Vater, dem Bürger Noirtier. Am Hof des Königs. »Mein lieber Gérard, du siehst nicht gerade aus, als freutest du dich, mich zu sehen«, sagte Noirtier, nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass der Kammerdiener nicht an der Tür lauschte. »Doch, doch, mein Vater, aber ich habe Ihren Besuch nicht erwartet.« »Dasselbe könnte ich von dir sagen. Du kündigst mir deine Verlobung am 28. Februar an und bist am 3. März in Paris. Was hast du hier zu tun?« »Ich bin ihretwegen hier, mein Vater«, sagte Villefort und näherte sich Herrn Noirtier, der sich in einen der Sessel gesetzt und seine Beine nachlässig ausgestreckt hatte. »Und meine Reise wird Sie vielleicht retten.« »Oh, tatsächlich«, sagte Noirtier spöttisch. »Erklären Sie mir das noch ein wenig näher, Herr Beamter. Ich bin sehr gespannt.« »Mein Vater, Sie kennen wohl einen bonapartistischen Club, der in der Rue Saint-Jacques abgehalten wird.« »Selbstverständlich. Schließlich bin ich der Vizepräsident«, antwortete Noirtier kaltblütig. »Und was soll in diesem Club vorgefallen sein?« »Es fiel vor, dass man den Grafen d'Épinay dorthin kommen ließ, der sein Haus abends um 9 Uhr verließ und den man 2 Tage später tot in der Seine wiederfand.« »Sehr interessant, in der Tat. Ich will dir zum Ausgleich auch eine Geschichte erzählen«, sagte Noirtier. »Ich weiß, was Sie mir mitteilen wollen. Mein Vater, Napoleon ist in Frankreich gelandet. Und wollen Sie wissen, woher ich das weiß? Und das schon seit 3 Tagen? Ein Brief, der von der Insel Elba an Sie gerichtet war, hat mir den Plan entdeckt.« »An mich?« »Oh ja, an Sie. Doch ich habe den Boten erwischt und den Brief verbrannt. Sonst hätte man Sie bereits als Hochverräter erschossen.« »Nicht so hastig, mein Sohn«, erwiderte Noirtier lächelnd. »Ich weiß sehr wohl, dass dir deine Zukunft sehr am Herzen liegt und du mich aus diesem Grund stets beschützen wirst. Mein Vater, kommen wir auf den Club in der Rue Saint-Jacques und auf den Mord am Grafen d'Épinay zurück.« »Auf den Mord?« »Ich werde dir sagen, was mit Graf d'Épinay geschehen ist. Man hat ihn uns von der Insel Elba aus empfohlen. Man lädt ihn ein, zu einer Versammlung zu kommen, wo er Freunde treffen könne. Er kommt und man erklärt ihm den Plan, die Abreise aus Elba, die Landung in Frankreich. Als er alles mit angehört hat, erklärt er auf einmal, er sei ein Royalist. Man lässt ihn schwören, dass er nichts verrät, doch er schwört auf eine solche Weise, dass man ihm nicht glauben kann. Doch man lässt den Grafen frei ziehen. Wenn er nicht nach Hause zurückgekehrt ist, hat er sich wohl verlaufen.« »Was ist mit dem Plan Napoleons? Glauben Sie wirklich, er könne Paris erreichen?« »Mein Sohn, ich werde dir was sagen, womit du dich beim König als Hellseher aufspielen kannst«, sagte Noirtier und beugte sich zu seinem Sohn. »Geh und sag ihm, dass niemand sich gegen Napoleon erheben wird. Man öffnet ihm, wo auch immer er hinkommt, Tür und Tor. Er marschiert ohne Hindernisse auf Paris zu. Und die Soldaten, von denen der König glaubt, sie würden alle desertieren, vermehren sich wie der Schnee um den Ball, der das Gebirge hinabrollt und dabei immer größer wird. Sag dem König, er solle fliehen und Frankreich seinem wahren Herrn überlassen, demjenigen, der es nicht erkauft, sondern erobert hat. Sag ihm das, Gérard. Oder besser, sage nichts, sondern reise nach Marseille. Schließe dich ein und verhalte dich ganz ruhig. Denn diesmal, das schwöre ich dir, werden wir die Verräter bestrafen, die dem Kaiser die Treue nicht gehalten haben. Geh, mein Sohn, und wenn du mir gehorchst, wirst du mit meiner Hilfe deinen Posten behalten. Vielleicht, fügte Noirtier lächelnd hinzu, kannst du mich später zum zweiten Mal retten, wenn sich der politische Wind erneut zu euren Gunsten dreht. Geh mit Gott, mein lieber Gérard, und besuche mich bei deiner nächsten Reise in Paris. Mit diesen Worten erhob sich Noirtier und verließ seinen Sohn. Eine halbe Stunde später war Villefort bereits auf dem Rückweg nach Marseille. Unterwegs erfuhr er, dass Napoleon in Grenoble angekommen war. Die Herrschaft der 100 Tage. Alles, was Herr Noirtier vorausgesagt hatte, traf in kürzester Zeit ein. Napoleon zog wieder in Paris ein und das vor kurzem erst wieder errichtete Gebäude der Monarchie stürzte auf einen Wink des Kaisers in sich zusammen. Noirtier wurde wegen seiner für den Kaiser geleisteten Dienste allmächtig und nur ihm hatte Villefort es zu verdanken, dass er seinen Posten in Marseille behielt. Sein Vorgesetzter, der Staatsanwalt, wurde als verdächtiger Royalist abgesetzt. Auf diese Weise war Villefort der wichtigste Beamte von Marseille. Er verschob seine Heirat mit René, um abzuwarten, wie sich die politische Lage entwickelte. Behielt Napoleon die Macht, brauchte Villefort eine andere Verbindung, die ihn in seiner Karriere nicht gefährdete. Konnte Ludwig der 18. jedoch seinen Thron wiedererlangen, so würde sich der Einfluss der Familie von Saint-Méran noch verdoppeln. Nach 100 Tagen scheiterte Napoleon in Waterloo. Ludwig der 18. bestieg erneut den Thron und Morel, der alles für seinen Freund Dantès getan hatte, wagte nicht mehr, sich bei Villefort sehen zu lassen. Dieser erhielt die unbesetzte Stelle des Staatsanwaltes in Toulouse. Zwei Wochen später heiratete er Fräulein René von Saint-Méran, deren Vater bei Hofe mehr als zuvor begünstigt wurde. Danglars, der während der 100-Tage-Herrschaft Napoleons jeden Tag befürchtet hatte, Dantès voller Rachedurst vor sich zu sehen, quittierte seinen Dienst bei Morel und reiste nach Madrid ab. Mercedes war die Erde, auf der sie wandelte, noch nie so leer und unfruchtbar vorgekommen. Man sah sie jeden Tag, tränenüberströmt, um das kleine Dorf der Katalanen irren. Caderousse und Fernand wurden beide in den Krieg gerufen. Der alte Dantès verlor nach dem Sturz des Kaisers alle Hoffnung darauf, seinen Sohn jemals wiederzusehen, und starb in den Armen von Mercedes. Dantès blieb im Château d'If gefangen. In der Tiefe seines Kerkers erfuhr er nichts vom Sturz des Königs, vom Zusammenbruch des Kaiserreichs und der erneuten Monarchie. Thank you. Ein Kratzen in der Mauer. Dantès durchlebte nun alle Phasen des Unglücks, die ein Gefangener erleben muss, der in einem dunklen Verlies der Vergessenheit überlassen wird. Zunächst flehte er seinen Wärter um eine Veränderung an, um einen Spaziergang, Bücher. Doch nichts wurde ihm bewilligt. Dann bat er um einen Kameraden, und wäre es auch der verrückte Abbé, von dem er gehört habe. Doch auch dies wurde ihm abgeschlagen. Danach kehrte Dantès in seiner Verzweiflung zu Gott zurück, betete alle Gebete, die er je gelernt hatte, sah schließlich Gott selbst erscheinen und ihm den Sinn seiner grausamen Haft erklären. Doch trotz seiner Gebete blieb Dantès gefangen. Schließlich verfinsterte sich sein Gemüt. Er verfluchte nun Gott und schrie Gotteslästerungen heraus, bei denen der Kerkermeister angewidert zurückwich. Er stürmte gegen die Mauern seines Gefängnisses, schleuderte alles, was ihm in die Hände gelangte, dagegen und raste Stunde um Stunde. Schließlich verfiel er in Selbstmordgedanken. Da es ihn anwiderte, sich mit Hilfe der wenigen Gegenstände, die er in seiner Zelle fand, das Leben zu nehmen oder sich mit seiner Bettdecke am Fenstergitter zu erhängen, begann er, die kärgliche Nahrung zu verweigern, indem er sie aus dem Gitterfenster warf. Nach 8 Tagen konnte er sich vor Schwäche nicht mehr vom Bett erheben und fühlte, wie der Tod ihn bald erlösen würde. An diesem Abend vernahm er plötzlich an der Wand, an der er lag, ein kratzendes Geräusch. Zunächst glaubte Dantès, seine Sinne würden ihm einen Streich spielen. Doch je angestrengter er lauschte, desto deutlicher erkannte er das Geräusch eines Werkzeuges, das über den Stein in der Wand zu schaben schien. Nach 3 Stunden erstarb das Geräusch. Edmond hörte eine Art Rollen und danach Stille. Die Geräusche »Komm aus der Wand«, dachte Dantès. »Es muss ein anderer, unglücklicher Gefangener sein, der an seiner Befreiung arbeitet.« »Doch wenn es nur ein Arbeiter ist, der im Auftrag des Gouverneurs etwas am Mauerwerk repariert.« Die Zweifel krochen in seinem geschwächten Körper hoch, und Edmond war hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Unglaube. Der Gefangenenwärter, der sich allmählich über Dantès Aussehen Sorgen gemacht hatte und ihm für diesen Tag eine stärkende Fleischbrühe brachte, merkte nicht den inneren Aufruhr, der in seinem Gefangenen vorging. Der Gefangenenwärter brachte Dantès Essen immer in einer Kasserole mit einem eisernen Stiel, aus der er das Essen auf einen Teller schöpfte. Dantès stellte den Teller, den er immer in der Zelle behielt, vor die Tür des Kerkers, und als der Wärter das nächste Mal hereinkam, trat dieser auf den Teller und zerbrach ihn. Der Wärter brummte mürrisch und schaute sich nach einer anderen Möglichkeit um, wohin er das Essen füllen könnte. Doch er fand nichts in dem spärlichen Kerker. »Lassen Sie mir die Kasserole hier«, sagte Dantès. »Sie können sie morgen mitnehmen, wenn Sie mir das Frühstück bringen.« Der Wärter war einverstanden und verschwand. Dantès zitterte vor Aufregung und Freude. Er verschlang seine Suppe und das Fleisch. Dann rückte er sein Bett zur Seite, schob den Stiel in den freigelegten Rand des Steins und hebelte diesen nach 1 Stunde wirklich heraus. Nachdem Dantès so 3 Nächte lang gearbeitet hatte, stieß er auf einmal an einen Balken, der den weiteren Weg versperrte. An so ein Hindernis hatte Dantès nicht gedacht. Verzweifelt sagte er laut, »Oh mein Gott, wie habe ich dich gebeten, mich zu erhören? Du hast mir die Freiheit des Lebens genommen und die Ruhe des Todes nicht gegönnt. Hab doch Mitleid mit mir und lass mich nicht in Verzweiflung sterben.« »Wer spricht da von Gott und von Verzweiflung?« erklang da auf einmal eine Stimme, die unter der Erde heraufzukommen schien. Edmond sträubten sich vor Schreck die Haare. »Oh, im Namen des Himmels, ein Mensch, sprechen Sie weiter. Wer sind Sie?« »Wer sind Sie?« fragte die Stimme. »Ein Gefangener«, antwortete Dantès. »Und Ihr Name?« »Edmond, Dantès.« »Wie lange sind Sie schon hier?« »Seit dem 28. Februar 1815. Was haben Sie verbrochen?« »Ich bin unschuldig. Wie lange sind Sie schon hier?« »Seit 1811«, antwortete die Stimme. Edmond bebte, denn dieser Fremde war schon 4 Jahre länger im Château d'If als er. Auf welcher Höhe befindet sich der Gang, den Sie gegraben haben?« wollte die Stimme nun wissen. »Er ist auf Höhe des Erdbodens. Ich habe hinter meinem Bett gegraben.« »Und wohin geht Ihr Zimmer?« fragte der andere. »Zu einem Gang in den Hof.« »Ach«, hörte Dantès den enttäuschten Ausruf. »Ich habe mich verrechnet. Ich dachte, die Mauer, die Sie durchgegraben haben, sei die Mauer der Zitadelle. Nun ist alles umsonst gewesen.« »Oh nein, bitte sagen Sie das nicht«, rief Dantès. »Wie kann ich zu Ihnen kommen? Wir versuchen es noch einmal. Wir arbeiten zusammen. Und wenn wir nicht fliehen können, so haben wir doch wenigstens einander, um miteinander zu sprechen. Verlassen Sie mich nicht. Ich bitte Sie.« Dantès spürte, wie der andere zögerte. »Es ist gut«, hörte er den Fremden dann sprechen. »Ich werde zu Ihnen kommen.« Im gleichen Augenblick wich die Erde, auf die Dantès seine Hände stützte, und fiel nach unten weg. In dem sich öffnenden Loch erblickte er einen Kopf, Schultern und schließlich einen ganzen Menschen, der sehr beweglich aus der Höhlung hervorkroch und schließlich in Dantès Kerker stand. Der Italiener. Es war ein Mann von etwa 65 Jahren. Er hatte eine mittlere Größe und vom Alter ergraute Haare. Seine durchdringenden Augen blickten unter grau werdenden Brauen hindurch und sein noch schwarzer Bart fiel ihm bis auf die Brust hinab. Das magere, von tiefen Falten durchfurchte Gesicht zeigte einen Mann, der offenbar weniger seine körperlichen als seine geistigen Fähigkeiten geübt hatte. Seine Kleidung zerfiel in Lumpen. Dantès umarmte diesen neuen Freund voller Freude, und der ältere Mann nahm trotz seiner Enttäuschung, statt der Freiheit, einen weiteren Kerker gefunden zu haben, die begeisterten Beteuerungen von Dantès vergnügt auf. Nachdem er sich in Dantès' Kerker umgesehen und bestätigt gefunden hatte, dass eine Flucht aus dieser Zelle unmöglich war, ließen sich die beiden Gefangenen auf dem Bett nieder. »Wollen Sie mir erzählen, wer Sie sind?« fragte Dantès. Der Alte lächelte traurig und sagte, »Ich bin der Abbé Faria, seit 1811 im Château d'If gefangen.« »Aber warum hat man Sie eingesperrt?« wollte Dantès wissen. »Mich? Weil ich bereits 1807 von dem Plan träumte, den Napoleon 1811 verwirklichte, nämlich von einem einzigen großen Reich Italien.« »Sind Sie nicht«, fragte Dantès, »der Priester, den alle hier im Gefängnis für verrückt halten?« »Ja, in der Tat«, antwortete Faria mit bitterem Lachen, »man hält mich für einen Narren. Und doch haben Sie sich Werkzeuge verschafft und einen Tunnel berechnet und gegraben. Wie lange haben Sie dafür gebraucht?« wollte Dantès wissen. »Ich benötigte 4 Jahre lang zur Beschaffung all meiner Werkzeuge. Dann grub ich 2 Jahre lang. Doch alles war umsonst. Ich hatte keinen Kompass und eine Linie auf meiner Berechnung gleicht 15 Fuß in diesem Gemäuer. Doch Ihre Arbeit hielt Sie aufrecht. Sie haben sich damit zerstreut und die Hoffnung war Ihr Trost.« »Oh, ich habe mich nicht nur damit beschäftigt«, sagte der Abbé. »Ich schrieb oder studierte, indem ich mir Papier und Feder und Tinte selber schuf. Ich spreche 5 lebende Sprachen. Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch.« Edmond begann die Fähigkeiten des älteren Mannes für beinahe übernatürlich zu halten. »Darf ich Ihre Zelle einmal sehen und die Federn und das Papier, das Sie beschrieben haben?« fragte er ehrfurchtsvoll. »Sicher. Kommen Sie mit«, sagte der Abbé und kletterte in den Gang. Dantès folgte ihm. Nachdem der Abbé die Geschichte von Edmond Dantès gehört hat, klärt er ihn auf, wer die Schurken waren, die ihn in den Kerker gebracht haben. Danglars, Fernand, Caderousse und allen voran Villefort. Für den Abbé ist Edmond jetzt wie ein Sohn. Er weiht ihn in seine Geheimnisse ein. Mit dem Abbé lernt Edmond viele Sprachen und jeden Tag arbeiten sie weiter an der Flucht. im Kerker des Abbés erfährt Edmond auch, dass Faria im Besitz eines unermesslichen Schatzes ist. Der Friedhof des Château d'Yves. In den darauffolgenden Tagen unterhielten sich die beiden nun ständig über den Schatz. Dantès kannte die Insel Monte Cristo gut. Er war auf seinen Reisen oft daran vorbeigesegelt. Es war eine kleine, steinige und öde Vulkaninsel zwischen Elba und Korsika. Dantès machte für Faria eine Zeichnung der Insel und beide beratschlagten, wie man den Schatz wohl am ehesten finden könnte. Eines Nachts erwachte Edmond plötzlich davon, dass Faria seinen Namen rief. Angstvoll kroch er durch den Tunnel zu seinem Freund. Faria stand bleich und zitternd am Bett und hielt sich an seinem Bettpfosten fest. »Mein Freund«, sagte Faria ruhig, »ich brauche Ihnen wohl nichts zu erklären, nicht wahr?« Dantès stieß einen Schrei aus. Er wollte zur Tür laufen und um Hilfe rufen, doch Faria gelang es noch, ihn festzuhalten. »Still«, beschwor er ihn, »sonst sind wir verloren. Die Kälte kriecht bereits in meine Glieder. In 5 Minuten wird der Anfall kommen und in einer Viertelstunde bin ich tot. Haben Sie keine Furcht, mein Freund. Es fällt mir nicht schwer, diesen Ort zu verlassen.« »Der einzige Trost meines elenden Lebens waren Sie, wofür ich Ihnen danken wollte, bevor es zu spät ist. Ich wünsche Ihnen alles Glück für Ihr Leben, mein Sohn. Ich segne Sie.« »Oh nein, noch nicht«, rief Dantès voller Schmerz. Doch der Abbé schloss die Augen und nach kurzer Zeit war er gestorben. Dantès blieb bei seinem toten Freund, von dem er sich Stunde um Stunde nicht losreißen konnte. Erst als das Tageslicht in die armselige Zelle schien, begriff er, in welcher Gefahr er selbst schwebte. Er floh gerade noch rechtzeitig in seine eigene Zelle. Kurz danach betrat der Wärter das Zimmer des Abbés. »Der alte Narr ist nun wohl zu seinen Schätzen gereist«, sagte der eine. »Nun, trotz seiner Millionen kann er sein Begräbnis nicht bezahlen«, spottete der Zweite. »Den Leichensack des Château d'Yves bekommt er ganz umsonst«, antwortete der Dritte. Und die Stimmen entfernten sich. Als alles still war, kroch Dantès durch den Gang und warf einen suchenden Blick in die Zelle. Sie war leer. Auf dem Bett lag der Abbé in einem Leinensack. Dantès betrachtete die leblosen Formen unter dem Tuch. Er setzte sich an das Bett und versank in Gedanken. »Nun bin ich wieder ganz allein«, sagte er zu sich. »Erst im Tod werde ich meinen geliebten Freund wiedersehen. Aber noch will ich nicht sterben. Nein, ich will leben. Ich will kämpfen. Ich will mein Glück wieder erringen und meine Verräter bestrafen.« Als er diese Worte vor sich hingesprochen hatte, schoss Dantès plötzlich wie ein Blitzschlag ein Gedanke durch den Kopf. Er stand auf, fuhr sich mit der Hand an die Stirn, ging aufgeregt in der Zelle hin und her und blieb schließlich wieder vor dem Bett stehen. Dann öffnete er den Leichensack, zog den Toten heraus, schleppte ihn vorsichtig in seine eigene Zelle, legte ihn auf das Bett, drehte ihn zur Wand und deckte ihn bis oben hin zu. Zum letzten Mal küsste er die kalte Stirn und kehrte dann in die andere Zelle zurück. Dann nahm er aus den Schätzen des Abbés Nadel und Faden, zog seine Kleider aus, denn auch den Toten hatte man ausgezogen, kroch in den leeren Sack und nähte ihn von innen sorgfältig zu. Sein Herz schlug so laut, dass er meinte, man müsse es durch die Kerkertür hören. Die Stunden vergingen. Dantès konnte nicht schlafen. Schließlich hörte er Schritte, die sich näherten. Die Tür wurde geöffnet. Dantès hielt den Atem an und betete. 2 Totengräber traten herein. Dantès vernahm das Geräusch einer Tragbahre, die sie neben dem Bett abstellten. Der Sack wurde an beiden Enden hochgehoben und auf die Bahre gelegt. ganz schön schwer für so einen mageren Greis«, sagte einer von ihnen. Man hob die Barre an, marschierte aus der Zelle hinaus und die Treppen hinauf. Ein frischer Luftzug strömte in Dantes Nase. Nach etwa 20 Schritten hielten die Träger an. Dann fühlte Dantes, dass er an Kopf und Füßen gepackt wurde. Man hob den Körper hoch und schwang ihn hin und her. »Eins«, riefen die Totengräber. »Zwei«, »Drei«. Und bei der letzten Zahl fühlte Dantes, wie er in einen ungeheuren, leeren Raum geschleudert wurde. Er fiel wie ein Stein durch die Luft. Ein Ding zu seinen Füßen zog ihn schnell herab, und doch erschien es ihm in seinem Schreck, als stürze er eine Ewigkeit hinab. Dann schoss er wie ein Pfeil in das kalte Wasser, und kurz bevor er eintauchte, löste sich ein Schrei von seinen Lippen. Man hatte Dantes ins Meer geworfen, und eine an seine Füße gebundene Kugel zog ihn unerbittlich in die Tiefe. Das Meer war der Friedhof des Château d'If. Die Insel Monte Cristo. In seinem Entsetzen hatte Dantes noch die Geistesgegenwart gehabt, den Atem anzuhalten, bevor er im Wasser versank. Im Untergehen schlitzte er schnell den Sack auf und tastete nach dem Strick, der seine Füße zusammenband. Mit letzter Kraft durchschnitt er auch diesen und schwamm endlich wieder zur Wasseroberfläche empor, während die Kugel den Sack in die Tiefen des Meeres hinunterzog. Nachdem Dantes genügend Atem geschöpft hatte, tauchte er erneut und schwamm ungesehen ins Meer hinaus. Nach einigen Stunden hellte sich der Himmel auf. Zu seiner unermesslichen Freude sah Dantes in den kleinen Wellen des Meeres eine Holzplanke schwimmen, die groß genug war, um ihn zu tragen. Erschöpft fasste Dantes danach, zog sich darauf und schlief ein. Als er erwachte, war nicht mehr als eine Stunde vergangen. Die Sonne stand noch nicht am Himmel. Wahrscheinlich hatte man seine Flucht aus dem Kastell noch nicht bemerkt. Dantes blickte sich um. Da erkannte er in der Ferne die Segel eines kleinen Segelbootes. Auf dem Schiff hörte und sah man ihn. Das kleine Boot aus Genua steuerte auf ihn zu, setzte ein Rettungsboot aus und wenige Minuten später zog man den nackten, vollkommen erschöpften Dantes aus den Fluten. In dem Moment, in dem Edmond das Deck des Schiffes betrat, schwanden ihm die Kräfte und er fiel in Ohnmacht. Als er die Augen wieder öffnete, lag er in eine Decke gewickelt auf dem Verdeck des Schiffes, das seinen Weg fortgesetzt hatte. Dantes blickte sich um. Das Château d'If lag in weiter Ferne. Ein Matrose rieb seine unterkühlten Glieder unter der Decke, ein anderer flößte ihm Rum ein, der den geschwächten Körper des Geflohenen belebte. Die Wärme kehrte in sein Blut zurück. »Wer sind Sie?« fragte ihn der Kapitän in schlechtem Französisch. »Ich bin ein Matrose aus Malta«, antwortete Dantes in schlechtem Italienisch. »Unser Schiff ist in einen Sturm gekommen und an einem Felsen zerschellt.« »Auf mein Wort! Sie haben wirklich Glück gehabt«, antwortete der Kapitän. »Obwohl ich kaum glauben kann, dass Sie wirklich ein Matrose sind, mit Ihrem langen Bart und Ihren hüftlangen Haaren. Sie sehen mir eher aus wie ein Räuber als wie ein ehrlicher Mann.« Erst jetzt erinnerte sich Dantes daran, dass er sich seit seiner Ankunft im Château d'If weder die Haare noch den Bart geschnitten hatte. »Ich habe der heiligen Jungfrau in einer gefahrvollen Situation geschworen, mir die Haare und den Bart 10 Jahre lang nicht zu schneiden«, antwortete er deshalb geistesgegenwärtig. »Mir ist durch das Schiffsunglück das Zeitgefühl ganz abhanden gekommen«, sagte er dann zu dem Matrosen gewandt, welcher ihm die Kleider gebracht hatte und Jacopo hieß. »Welches Datum haben wir?« »Den 28. Februar«, antwortete Jacopo. »So? Und welches Jahr?« wollte Dantes wissen. »Welches Jahr wollen Sie wissen?« fragte Jacopo erstaunt. »Mein Gedächtnis muss von der Angst in dieser Nacht ganz verwirrt sein. Glaub mir, ich weiß nicht, welches Jahr wir schreiben.« »Nun, das Jahr 1829«, sagte Jacopo. Und so erfuhr Edmond, dass es auf den Tag genau 14 Jahre her war, dass man ihn verhaftet hatte. Während das kleine Schiff mit vollen Segeln nach Livorno fuhr, erneuerte Edmond seinen Racheschwur gegen Danglars, Fernand und Villefort, denen er diese lange und grausame Gefangenschaft zu verdanken hatte. Der Schatz. Er versuchte, die Kiste aus ihrem Erdloch zu heben, doch es war unmöglich. Dann suchte er nach ihrem Verschluss. Der mittlere Riegel war mit zwei Vorlegeschlössern gesichert. Dantès schob die Spitzhacke zwischen Deckel und Kiste, drückte auf den Stiel und der Deckel krachte und zersprang. Langsam hob Dantès den Deckel an. Das Innere der Kiste war in drei Teile geteilt. Im ersten Fach lagen Goldtaler, im zweiten Goldstangen und im dritten befanden sich handvollweise Diamanten, Perlen und Rubine. Dantès betastete, berührte und befühlte alles in atemloser Verzückung. Er schloss die Augen, öffnete sie wieder, als wolle er sich überzeugen, dass er wirklich nicht träumte, und fuhr erneut mit beiden Händen in die Truhe. Dann begann er, wie verrückt, durch die Höhle zu rennen. Er kletterte hinaus, sprang auf einen Felsen, von wo er das Meer erblicken konnte. Doch er sah und hörte nichts. So betäubt war er vom Anblick dieser unglaublichen Reichtümer, die jetzt ihm gehörten. Der Unbekannte. Nicht ohne Zittern legte Dantès an der Stelle vor Anker, wo man ihn an jenem Abend vor 14 Jahren nach dem Château d'If eingeschifft hatte. Doch er wusste, dass er sein Aussehen völlig verändert hatte und nicht erkannt werden würde. Er reichte den Hafengendarmen einen in Livorno gekauften englischen Pass und ging ohne Schwierigkeiten an Land. Jeder Schritt, den er machte, erschütterte sein Herz. Erinnerungen aus seiner Kindheit kamen ihm an jeder Ecke eines Platzes oder einer Straße ins Gedächtnis. Als er an das Ende der Rue Noailles kam und die Allée de Meillant erblickte, spürte er, wie ihm die Knie zitterten. Schließlich gelangte er zu dem Haus, in dem sein Vater gewohnt hatte. Mit Mühe überschritt er die Türschwelle und fragte den Hausverwalter, ob Herr Dantès wohl noch seine Wohnung bewohne. »Der alte Dantès ist verstorben«, lautete die Antwort. Dantès senkte das Haupt. Er hatte diese Auskunft erwartet, doch die Unumstößlichkeit des ausgesprochenen Satzes beugte ihn nieder. Schließlich fragte er den Verwalter, ob er die Wohnung des Verstorbenen beziehen dürfe. Es waren jedoch neue Mieter eingezogen, ein junger Mann mit seiner Frau. Als Dantès hinaufstieg und anklopfte, öffneten sie die Tür. Dantès warf einen Blick hinein und seufzte tief. Nichts erinnerte ihn an die Wohnung seines Vaters. Alles war ausgeräumt und verändert worden. Die zwei jungen Menschen sahen den Mann mit der ernsten Stirn verwundert an, über dessen Wangen zwei große Tränen flossen. Als er sich wieder gefangen hatte, fragte er, ob der Schneider Caderousse immer noch hier wohne. Das junge Paar wusste nichts davon, und der Hausverwalter erklärte ihm, dieser Schneider habe schlechte Geschäfte gemacht und führe im Moment die Gastwirtschaft zum Pont du Gard zwischen Bellegarde und Beaucaire. Dantès ließ sich die Adresse des Hauseigentümers geben. Er ging zu ihm, ließ sich als Lord Wilmore melden und kaufte ihm das Haus für 25.000 Francs ab. Am selben Tag wurden die jungen Menschen aus dem 5. Stock durch einen Notar benachrichtigt. Sie dürften sich im ganzen Haus eine Wohnung aussuchen, müssten aber die 2 Zimmer, die sie bewohnten, an Dantès abtreten. Diese Ereignisse beschäftigten alle Bewohner der Allée de Meillan 8 Tage lang und brachten allerlei Vermutungen mit sich, umso mehr, als man den Mann, welcher das Haus gekauft hatte, im Dorf der Katalanen umherwandeln und in ein Fischerhäuschen eintreten sah, indem er Erkundigungen über Personen einholte, die tot oder seit langen Jahren verschwunden waren. Edmond Dantès, der Graf von Monte Cristo, erfährt, dass der Reeder Morel, der einzige Mensch, der ihm helfen wollte und der alles versucht hat, vor dem Ruin steht. Er beschließt, bevor er seine lange Reise nach Paris antritt, Morel zu helfen. Die nächsten 3 Monate waren bitter für den armen Reeder. Er versuchte mit allen Mitteln Kredit zu bekommen, doch sämtliche Banken weigerten sich. Ende August reiste Morel für einige Tage nach Paris, um bei seinem ehemaligen Rechnungsführer Danglars einen Kredit zu erbitten, doch auch dieses letzte Mittel schlug fehl. Er kehrte gedemütigt zurück. »Wir sind verloren«, erklärte er seiner Familie. »Schreibe an deinen Bruder Maximilian Julie«, sagte er zu seiner Tochter, »und bitte ihn, von seiner Garnison nach Hause zu kommen.« Herr Morel war die nächsten Tage sehr ruhig. Die Frauen spürten jedoch das Bedrohliche in dieser scheinbaren Ruhe. Sie warteten voller Ungeduld, dass Maximilian Morel, der Sohn, endlich nach Hause kam, denn sie fürchteten, Herr Morel würde sich aus dem Gefühl der Schande etwas antun. Die Frauen wachten nun beständig an der Tür des Reeders und wechselten sich sogar nachts in der Wache ab. Am 5. September, früh am Morgen, informierte Julie ihre Mutter darüber, dass Herr Morel in seinem Büro säße und offenbar einen Brief schreibe. In den Frauen kroch ein furchtbarer Gedanke hoch. Endlich kam Maximilian Morel nach Hause. Madame Morel warf sich in die Arme ihres Sohnes. »Meine Mutter«, sagte der junge Mann besorgt, »was geht hier vor?« »Der Brief meiner Schwester hat mich erschreckt. Ich bin so schnell wie möglich nach Hause geeilt.« »Julie«, sagte Madame Morel, »sag deinem Vater, dass Maximilian gekommen ist.« Julie eilte zu ihrem Vater. Als sie sein Zimmer wieder verlassen hatte, traf sie auf der Treppe einen Mann mit einem Brief in der Hand. »Lesen Sie«, sagte der Fremde mit stark italienischem Akzent, »es geht um das Glück Ihres Vaters.« Julie riss den Brief auf und las die folgenden Worte. »Gehen Sie sofort in die Allée de Meillan Nummer 15. Verlangen Sie vom Hausverwalter den Schlüssel für das Zimmer im 5. Stock. Gehen Sie hinein und nehmen Sie vom Kamin eine rotseidene Börse und bringen Sie diese Ihrem Vater. Er muss sie unbedingt vor 11 erhalten. Sindbad, der Seefahrer.« Julie verließ hastig das Haus. In der Zwischenzeit erfuhr Maximilian von seinem Vater alles über das Unglück, das die Reederei seit Monaten erlitten hatte. »Wir können die Verpflichtungen nicht mehr bezahlen. Die Schande steht vor unserer Tür. Um 11 wird ein Engländer kommen und 200.000 Francs verlangen, die ich ihm nicht geben kann. Mein Sohn, die Schande darf nicht auf dich und deine Mutter und Schwester übergehen. Du weißt als Soldat, dass nur mein Blut die Schande abwaschen kann.« »Oh, mein Vater, Sie wollen sich das Leben nehmen«, rief Maximilian entsetzt. »Dann will ich mit Ihnen sterben.« »Nein, Maximilian, du musst deine Mutter und Schwester ernähren. Nur mich allein trifft die Schmach. Nur ich allein muss sterben.« Der Sohn warf sich seinem todeswilligen Vater in die Arme. In diesem Augenblick stürzte Julie mit strahlendem Gesicht ins Zimmer. »Mein Vater«, rief sie, »wir sind gerettet, gerettet. Sehen Sie, hier!« Und sie warf eine rotseidene Börse vor ihm auf den Tisch. Morel ergriff die Börse. Erstaunt erkannte er, dass dies einst seine eigene Börse gewesen war, die er bei dem sterbenden Vater von Edmond Dantès hinterlassen hatte. Er öffnete sie und fand darin eine Summe von 200.000 Francs. Daneben lag ein Diamant von der Größe einer Haselnuss und ein Stück Papier, worauf die Worte standen: »Mit Gift für Julie«. Morel fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Er glaubte zu träumen, als Julie ihm mit hastigen Worten erklärte, wie sie zu dem Geld gekommen war. Da hörte man wieder Stimmen, und Emmanuel trat ganz verstört vor Freude ein. »Herr Morel«, rief er, »die Pharao läuft in den Hafen ein.« »Die Pharao, sind Sie bei Sinnen, Emmanuel? Die Pharao ist untergegangen«, rief Morel fassungslos. »Nein, sie läuft ein. Kommen Sie und sehen Sie selbst.« »Wenn das wahr ist«, sagte Morel mit zitternder Stimme, »dann hat Gott ein Wunder geschehen lassen.« Und er trat mit seiner Familie vor die Tür und schritt zum Hafen. Dort lief tatsächlich ein Schiff mit der Aufschrift »Pharao«, Morel und Sohn von Marseille in den Hafen ein und war wie diese mit Indigo und Cochenie beladen. An Bord befand sich die gesamte Mannschaft des alten Schiffes und 10.000 Menschen jubelten der Ankunft zu. Als sich die Familie Morel weinend und lachend in den Armen lag, murmelte ein Mann, der sich hinter einem Wachthäuschen verborgen hatte, gerührt: »Sei nun glücklich, du edles Herz. Sei gesegnet für deine Güte, die du mir und meinem Vater geschenkt hast.« Und mit einem Lächeln verließ er den Ort und stieg in einiger Entfernung in eine kleine Yacht. »Und nun«, sagte der Unbekannte, »lebt wohl, Güte, Menschlichkeit und Dank. Nachdem ich das Gute belohnt habe, will ich nun Gott die Arbeit abnehmen und in seinem Auftrag unter dem Namen Graf von Monte Cristo das Böse bestrafen.« Und nach diesen Worten stach die Yacht in See. Alle, die durch ihre Lügen Schuld an der 14-jährigen Gefängnisstrafe von Edmond Dantès haben, leben jetzt in Paris. Sie sind reich. Fernand, der Fischerjunge, ist jetzt Graf von Morcerf. Er hat Mercedes geheiratet. Ihr Sohn Albert soll mit Eugénie Danglars verheiratet werden. Eine Heirat, die viel Reichtum verspricht. Dass Albert Eugénie nicht liebt, interessiert die Eltern nicht. Danglars, der ehemalige Rechnungsführer der Pharao, der Mann, der den Brief geschrieben hat, der Edouard für 14 qualvolle Jahre ins Gefängnis gebracht hat, ist jetzt Baron und durch Spekulationen Millionär. Und da ist Villefort, der Staatsanwalt, der in Paris der Unbestechliche genannt wird. Sie alle leben in Reichtum, aber ihr Reichtum ist ein Betrug. Der Graf von Monte Cristo wird ihnen einen Spiegel vorhalten. Denn sie haben noch viel mehr Verbrechen begangen. Das Frühstück. Albert von Morcerf wohnte in einem Pavillon, welcher sich in der Ecke eines großen Hofes befand. Er bestand aus einem Speisesaal und einem kleinen Salon im Erdgeschoss sowie einem Vorzimmer, Schlafzimmer und einem Boudoir, das durch eine unsichtbare Tür mit der Treppe verbunden war, über die man ungesehen hinausgelangen konnte. Über dem ersten Stock befand sich ein großes Atelier, in dem alle Zeugnisse von Alberts Neigungen zu sehen waren. Musikinstrumente, Staffeleien, Boxhandschuhe und Degen. Zwischen dem Hof und dem danebenliegenden Garten stand die moderne große Wohnung des Grafen und der Gräfin von Morcerf. Wie es zu dieser Zeit üblich war, hatte man Albert bereits verlobt. Seine zukünftige Braut, so war es zwischen den Vätern abgemacht, war Fräulein Eugenie, die Tochter des Bankiers Danglars. Die beiden jungen Leute waren ohne Begeisterung für diese Hochzeit, fügten sich jedoch in ihr Schicksal, das im Übrigen immerhin bei beiden Seiten den Reichtum der Familien vermehren würde. Am Morgen des 21. Mai bereitete man alles für ein Frühstück mit Gästen vor, während Albert einen Brief von Eugenie überflog, in dem sie ihn bat, sie am Abend in die Oper zu begleiten. Um kurz nach 10 meldete der Kammerdiener Germain Herrn Lucien Debré. Dieser war Privatsekretär des Ministers für Inneres und ein guter Freund von Albert. Debré erzählte ihm gerade, dass ihr gemeinsamer Bekannter, Baron von Danglars, 1 Million mit spanischen Aktien gewonnen hätte, als Herr Beauchamp angemeldet wurde, der Redakteur einer Pariser Zeitung. Bald darauf waren die Gäste mit 2 weiteren Männern namens Herr von Château Renaud und dessen Freund Maximilien Morel, der sich seit kurzem mit seiner Familie in Paris aufhielt, beinahe vollzählig. Albert erzählte nun seinen Freunden von seinem Abenteuer in Rom, wie er von Räubern entführt und durch die Hilfe des Grafen von Monte Cristo wieder befreit worden war, den er in dieser Stunde erwarte. »Er ist wahrhaftig eine märchenhafte Person«, endete er seine Erzählung. »Man sagt, er soll unermesslich reich sein, eine Höhle voller Schätze auf der Insel Monte Cristo haben und sich gelegentlich auch Sindbad der Seefahrer nennen. Außerdem heißt es, er besitze eine griechische Sklavin, welche schöner als alle Frauen der Welt sein soll und der er alle Freiheiten gönnt.« »Wir sind gespannt«, sagte Debré, der wie die anderen Freunde der Geschichte von Albert leicht amüsiert zugehört hatte. »Doch nun ist es 11:30 und wir können sicherlich mit dem Frühstück anfangen.« Das Pendel der Uhr begann in der Tat zu schlagen. Doch es hatte noch nicht damit aufgehört, als der Kammerdiener eintrat und meldete, »Der Graf von Monte Cristo.« Alle Anwesenden sprangen auf, so unruhig waren sie durch die Erzählung von Albert geworden. Der Graf erschien auf der Schwelle. Er war einfach, aber höchst elegant und von feinstem Geschmack gekleidet. Lächelnd trat er ein und gab Albert zur Begrüßung die Hand. »Mein lieber Graf, darf ich Ihnen meine Freunde vorstellen, die ich extra Ihretwegen eingeladen habe? Dies ist der Graf von Château Renaud, dessen Ahnen zu den Rittern der Tafelrunde gehörten. Herr Lucien Debré, der Privatsekretär des Ministers für Inneres. Herr Beauchamp, ein furchtloser Journalist, der Schrecken der Regierung. Und Herr Maximilien Morel, Kapitän.« Der Graf hatte bei der Vorstellung der Herren den gleichen eisigen, höflichen Ausdruck behalten. Beim letzten Namen zuckte er jedoch unmerklich zusammen und eine leichte Röte durchzog seine sonst bleichen Wangen. »Ich bin sehr erfreut, in Ihrer Mitte sein zu dürfen. Ich muss mich jedoch im Vorhinein für alle Fehler entschuldigen, die ich ohne Zweifel in der Gesellschaft begehen werde, denn ich bin zum allerersten Mal in Paris. Allerdings plane ich, hier ein Haus zu kaufen und mich für eine Weile hier niederzulassen.« »Wo werden Sie wohnen?« »Am besten in Faubourg Saint-Germain«, sagte Château Renaud sofort. »Bah«, rief Debré, »Sie kennen nur Ihr trauriges Faubourg Saint-Germain. Hören Sie nicht auf ihn, Herr Graf. Wohnen Sie in der Chaussée d'Antin. Da sind Sie wirklich im Mittelpunkt von Paris.« »Ich empfehle Ihnen den Boulevard de l'Opéra«, sagte Beauchamp. »Aus dem Fenster kann man dort die ganze Hauptstadt an sich vorüberziehen sehen.« »Nun«, sagte der Graf lächelnd, »ich habe meinen Kammerdiener Ali, einen Nubier, vor 8 Tagen vorausgeschickt, um ein Haus für mich auszusuchen und zu möblieren. Hier ist meine neue Adresse.« Und er zog eine Karte hervor und reichte sie Albert. »Champs-Élysées, Nummer 30«, stand darauf. »Wirklich? »Das lässt sich sehen«, rief Albert begeistert. »Und Sie kennen Ihr Haus noch nicht einmal?« fragte Debray erstaunt. »Nein«, antwortete Monte Cristo, »ich bin eben erst von Rom gekommen, und um pünktlich zu dieser Verabredung zu erscheinen, zog ich mich im Wagen um und kam direkt hierher.« »Sie haben also ein eingerichtetes Haus in den Champs-Élysées, Diener, Verwalter. Es fehlt Ihnen nur noch eine Geliebte.« »Ich habe etwas Besseres«, sagte Monte Cristo. »Ich habe eine Sklavin aus Konstantinopel. Sie hat mich sehr viel gekostet, aber sie ist es wert. Und ich brauche mich in dieser Beziehung um nichts mehr zu kümmern.« »Doch nun, da Sie in Frankreich sind, wo die Sklaverei aufgehoben ist, ist sie frei«, sagte Debray lachend. »Wer soll er das sagen?« fragte Monte Cristo. »Sie spricht nur Griechisch.« Man unterhielt sich noch eine Weile, rauchte Zigarren und trank Likör, bis sich schließlich einer nach dem anderen verabschiedete. Mercedes von Morcerf. Als Albert wieder zum Grafen von Monte Cristo zurückkehrte, sagte er, »Ich würde Ihnen gern meine kleine Junggesellenwohnung zeigen, wenn Sie erlauben. Sicherlich werden Sie sich wundern, mit wie wenig Platz ein junger Mann hier in Paris auskommen muss.« Albert führte den Grafen zunächst in sein Lieblingszimmer, das Atelier. Der Graf würdigte die zahllosen Gegenstände, und Albert war erstaunt, wie viel Monte Cristo zu allem erzählen und erklären konnte. Dann betrat man den ersten Stock, und Albert zeigte seinem Besucher den Salon, wo er Zeugnisse moderner Künstler aufbewahrte. Auch über diese wusste der Graf besser Bescheid als Albert und würdigte jedes der Talente. Im Schlafzimmer war das Porträt einer schönen, etwa 30-jährigen Frau. Unter den Augenlidern sah man ihren feurigen Blick. Sie trug die Kleidung der katalanischen Fischerinnen, ein rot-schwarzes Mieder und in den Haaren goldene Nadeln, und blickte aufs Meer hinaus. Da es im Zimmer düster war, konnte Albert die Leichenblässe auf den Wangen des Grafen nicht sehen, und er bemerkte auch nicht das Zittern, das seine Schultern und Brust durchlief. »Dies ist meine Mutter«, sagte Albert erfreut, dass dem Grafen das Porträt offenbar gefiel. »Es entstand 1830, und die Ähnlichkeit ist sehr gelungen. Seltsamerweise missfiel meinem Vater das Bild, so dass meine Mutter, die übrigens mehr von Kunst versteht als mein Vater in seiner Eigenschaft als General, es mir gab. Es übt übrigens einen traurigen Einfluss auf meine Mutter aus, denn immer wenn sie es bei mir sieht, beginnt sie zu weinen.« Der Graf warf Albert einen Blick zu, als wolle er prüfen, ob dieser mit Absicht so wortreich über seine Mutter mit ihm sprach, doch er fand nichts, was seinen Verdacht bestärkte. »Haben Sie nun die Güte, mich zu meinem Vater, Herrn von Morcerf, zu begleiten? Ich habe ihm natürlich von Ihren Taten in Rom und wie Sie mich von den Banditen befreiten erzählt. Meine Eltern erwarten Sie mit Ungeduld, um Ihnen persönlich zu danken. Betrachten Sie dieses Treffen als Eingang in das Pariser Leben, ein Leben der Höflichkeiten, Besuche und Vorstellungen.« Der Graf nahm den Vorschlag mit einer stummen Verbeugung an. Als die beiden Männer den Salon der Eltern von Albert betraten, wurde beinahe gleichzeitig die gegenüberliegende Tür geöffnet und der General kam ihnen entgegen. Er war ein Mann von etwa 45 Jahren. Sein schwarzer Schnurrbart und seine Augenbrauen hoben sich seltsam von seinen weißen, kurz geschnittenen Haaren ab. Er trug bürgerliche Kleidung und bewegte sich mit edlem Anstand und einem gewissen Eifer. Monte Cristo ließ ihn kommen, ohne selbst einen Schritt zu tun. »Lieber Vater«, sagte Albert, »ich habe die Freude, Ihnen den Grafen von Monte Cristo, meinen edelmütigen Freund, vorzustellen, der mich aus den Ihnen bekannten schrecklichen Umständen befreit hat.« »Seien Sie willkommen, Graf«, sagte Alberts Vater lächelnd. »Ich fühle mich sehr geehrt«, sagte Monte Cristo, »dass ich schon am ersten Tag in Paris einem Mann von großem Ruf vorgestellt werde. Was tun Sie in Friedenszeiten, General?« »Oh, ich habe den Dienst quittiert, mein Herr, und mich nun in die Politik begeben. Ich möchte Sie nicht belästigen, doch wenn Sie Lust verspüren, zeige ich Ihnen gern die Sitzungskammer.« Der Graf neigte dankend den Kopf. »Gern. Doch heute hat man mir die Hoffnung gemacht, der Frau Gräfin vorgestellt zu werden, und ich möchte gern darauf warten.« »Hier kommt meine Mutter«, rief Albert. Der Graf fuhr herum. Mercedes stand auf der Schwelle der gegenüberliegenden Tür. Sie hatte die letzten Worte Monte Cristos gehört und stand unbeweglich und bleich da. Monte Cristo erhob sich und machte eine tiefe Verbeugung, die die Gräfin stumm entgegnete. Albert lief besorgt auf seine Mutter zu. »Was ist Ihnen? Geht es Ihnen nicht gut?« »Nein. Es ist nur die Erinnerung daran, dass wir dich ohne den Grafen heute vielleicht nicht bei uns hätten.« Und mit majestätischer Würde auf Monte Cristo zuschreitend, fuhr sie fort: »Ich verdanke Ihnen das Leben meines Sohnes und segne Sie aus dem Grunde meines Herzens.« Monte Cristo verbeugte sich abermals. Sein Gesicht war bleicher als das von Mercedes. »Ich danke Gott, dass er die Dinge so gelenkt hat«, schloss sie und blickte mit so inniger Dankbarkeit zum Himmel auf, dass Monte Cristo glaubte, Tränen darin zu sehen. Er verabschiedete sich nun von Albert und seinen Eltern und stieg vor der Tür in ein prachtvolles Coupé mit feurigem Gespann, das sein Verwalter Bertuccio in der Zwischenzeit für ihn besorgt und für das er offenbar ein Vermögen ausgegeben hatte. »Erlauben Sie mir«, sagte Monte Cristo beim Einsteigen zu Albert, »Sie übermorgen zu mir einzuladen? Bis dahin wird das Haus vorbereitet sein.« Albert willigte gern ein, und der Graf sprang in den Wagen. Als er davonfuhr, sah er, wie der Vorhang im Salon durch die Bewegung der Gräfin zitterte. An diesem Tag musste Albert im Zimmer seiner Mutter viele Fragen über das Alter und die Herkunft des Grafen von Monte Cristo beantworten. Der Kredit bei Danglars. Einige Tage darauf befand sich Baron Danglars gerade in einer Sitzung, als ihm der Besuch des Grafen von Monte Cristo angekündigt wurde. Da die Sitzung beinahe zu Ende war, stand er auf und bat die anwesenden Herren, ihn nun zu entschuldigen. Er schritt in seinen weiß-goldenen Salon, auf den er sehr stolz war und in dem Monte Cristo auf ihn wartete. Er hatte sich bereits lächelnd einige Kopien italienischer Maler angesehen, die man dem Bankier als Originale verkauft hatte, und wandte sich beim Eintreten von Danglars um. »Habe ich die Ehre, mit Herrn von Monte Cristo zu sprechen?« fragte er, wobei er eine Geste machte, um den Grafen zum Sitzen einzuladen. »Und ich mit dem Baron von Danglars, Ritter der Ehrenlegion, Mitglied der Abgeordnetenkammer?« antwortete Monte Cristo und zählte absichtlich und spöttisch alle Titel auf, die der Baron auf seiner Visitenkarte abgedruckt hatte. Danglars errötete. »Mein Herr Graf«, sagte er dann, »ich habe ein Empfehlungsschreiben vom Haus Thompson und French erhalten, dessen Sinn ich allerdings nicht ganz verstehe.« Und mit diesen Worten zog Danglars einen Brief heraus, faltete ihn auf und fuhr fort: »In diesem Brief steht, dass der Graf einen unbegrenzten Kredit auf meine Bank erhalten soll.« »Und was ist darin nicht zu verstehen, mein Herr Baron? Scheint Ihnen das Haus Thompson und French nicht sicher genug?« »Doch, bestimmt. Das Wort unbegrenzt scheint mir etwas...« »Oh, Herr Danglars hat also eine Grenze bei seinen Geschäften. Nun, das ist sehr weise«, spöttelte der Graf. »Mein Herr«, antwortete der Bankier stolz, »an meiner Kasse hat noch niemand etwas auszusetzen gehabt.« »Nun, dann werde ich offenbar damit anfangen. Ihr Zögern gefällt mir nicht. Aber da ich vorausgesehen habe, dass Sie offenbar mehrere Absicherungen benötigen, so habe ich noch zwei weitere Briefe mitgebracht. Der eine ist aus dem Haus Arnstein in Wien für Herrn Baron von Rothschild. Der andere vom Haus Baring in London für Herrn Lafitte. Wenn Sie also misstrauisch sind, werde ich mich lieber an einen der beiden Herren wenden.« Danglars war besiegt. »Oh, diese Briefe, die Sie da haben, sind Millionen wert«, flüsterte er, nachdem er sich von der Echtheit der Unterschriften überzeugt hatte. »Sprechen Sie, mein Herr Graf, ich stehe Ihnen zur Verfügung.« »Nun, ich freue mich, dass wir uns verstehen. Ich will also eine allgemeine Summe für mein erstes Jahr in Paris festsetzen, sagen wir 6 Millionen.« »6 Millionen? Wie Sie wollen«, hauchte der Bankier. »Schicken Sie mir bis morgen 10 Uhr 500.000 Francs nach Hause.« »Wie Sie befehlen«, antwortete Danglars, der sich nur langsam wieder fing. »Doch sagen Sie mir, ich habe geglaubt, alle großen Vermögen in Europa zu kennen, und doch habe ich von dem Ihrigen noch nie gehört. Ist es neu?« »Nein, im Gegenteil. Es ist sehr alten Datums. Eine Art Familienschatz, könnte man sagen, den man lange Zeit nicht berührt hat. Ihre Unkenntnis ist also ganz natürlich. Doch Sie werden die Umstände in einiger Zeit sicherlich genauer kennenlernen.« Und der Graf lächelte bleich. »Mit Ihrem Geld werden Sie in Paris ein Luxusleben führen, das uns arme kleine Millionäre allesamt in den Schatten stellen wird. Darf ich um die Ehre bitten, verehrter Herr Graf, Sie meiner Frau Baronin von Danglars vorzustellen?« Monte Cristo verbeugte sich und erklärte sich damit einverstanden. Familie von Villefort. Nach dem Besuch bei Madame Danglars, die höchst entzückt über die Bekanntschaft mit Monte Cristo war, von dem sie sich einige Einladungen zu luxuriösen Bällen erhoffte, kehrte dieser nach Hause zurück. Bald sprach ganz Paris nur noch von dem geheimnisvollen Grafen von Monte Cristo, der vorhatte, in einem Jahr 6 Millionen Francs auszugeben. Madame Danglars erhielt nach einigen Tagen einen aufgeregten Brief von Madame Villefort, der zweiten Frau des Staatsanwaltes. »Liebe Hermine, der Graf von Monte Cristo, über den wir gestern Abend gesprochen haben, hat meinen Sohn und mich auf wundersame Weise vor einem großen Unglück gerettet. Meine Pferde gingen mir in Auteuil durch und rissen den Wagen gewaltsam fort, in dem ich mit meinem kleinen Edouard saß, und wir wären sicherlich am nächsten Baum zerschmettert, wenn nicht ein Nubier, der im Dienste des Grafen steht, die Pferde unter Einsatz seines Lebens im Galopp anhielt. Der Graf eilte herbei, trug Edouard und mich in sein Haus in Auteuil und rief meinen ohnmächtigen Sohn mit einer roten Flüssigkeit wieder ins Leben zurück. Danach fuhr uns sein nubischer Diener in vollkommener Ruhe nach Paris zurück. Unsere Tochter Valentine lässt ihre Tochter Eugenie herzlich grüßen. Ich umarme sie. Ihre Eloise von Villefort. P.S. Arrangieren Sie doch bitte, dass ich den Grafen von Monte Cristo bei Ihnen noch einmal treffen kann. Übrigens hat mir Herr von Villefort versprochen, dem Grafen selbst einen Dankesbesuch abzustatten. Am Abend desselben Tages war das Abenteuer der Frau von Villefort in aller Munde. Herr von Villefort aber zog sich einen schwarzen Frack an und stieg in seinen Wagen, um sich zum Haus Nummer 30 in den Champs-Élysées bringen zu lassen. Herr von Villefort machte normalerweise wenig Besuch. Dies besorgte seine Frau für ihn. Selbst auf seinem Ball, den er einmal im Jahr gab, erschien er nur 45 Minuten. Für seine Freunde war der Staatsanwalt ein mächtiger Beschützer, für seine Feinde ein erbitterter Gegner. Für die Unbeteiligten war er das personifizierte Gesetz. Er wurde bei Hof gern gesehen, war wegen seiner Gewandtheit berühmt, von vielen geehrt, aber von niemandem wirklich geliebt. Der Kammerdiener meldete Herrn von Villefort beim Grafen von Monte Cristo. Dieser betrachtete neugierig den eintretenden Staatsanwalt. »Mein Herr«, sagte Villefort mit seinem kalten, gefühllosen Beamtenton, den er sich angewöhnt hatte, »der Dienst, den Sie gestern meiner Frau und meinem Sohn geleistet haben, verpflichtet mich zu Dank. Ich komme daher, um mich dieser Pflicht zu entledigen und Ihnen meine Dankbarkeit auszudrücken.« »Mein Herr«, antwortete Monte Cristo ebenfalls kalt, »ich bin sehr glücklich, dass ich Ihrer Frau und Ihrem Sohn helfen konnte. Bitte nehmen Sie doch Platz.« Und er bot dem Staatsanwalt einen Sessel an, den dieser sich selbst zurechtrücken musste, während Monte Cristo sich vor das Fenster setzte. Innerhalb kurzer Zeit hatte der Graf den Staatsanwalt in ein interessantes Gespräch über das Recht und Unrecht sowie die göttliche Gerechtigkeit verwickelt, das Letzteren vollkommen faszinierte und für den Grafen eingenommen machte. »Sagen Sie mir, mein Herr Graf«, fragte er schließlich, »welches Ziel, welchen Ehrgeiz verfolgen Sie in Ihrem Leben?« »Ich habe in der Tat ein Ziel«, antwortete der Graf, dessen Gesicht vom Gegenlicht des Fensters beschattet war. »Ich will ein Werkzeug der Vorsehung sein, denn das Schönste, das Größte, was ich kenne, ist zu belohnen und zu bestrafen. Ich werde mein Ziel verfolgen, auch wenn ich dabei vielleicht meine Seele verliere.« »Fürchten Sie nicht den Tod?« fragte von Villefort. »Nein, aber er kann mich aufhalten.« »Und das Alter?« »Mein Auftrag wird erfüllt sein, bevor ich alt bin.« »Nun, es gibt noch mehr Unglücksfälle als Tod und Alter, um einen Menschen aufzuhalten. Ich nenne Ihnen als Beispiel meinen Vater, Herrn Noirtier von Villefort, einen der eifrigsten Bonapartisten. Das Zerspringen eines einzigen Blutgefäßes in seinem Gehirn hat alle seine Werke zerstört. Der einstmals furchtbare und gefürchtete Herr Noirtier, der mit Revolutionen spielte wie auf einem Schachbrett, vor dem selbst der König fliehen musste, ist nun ein armer, gelähmter Kreis, der sich nur durch Hilfe seiner Enkelin, meiner Tochter Valentine, verständigen kann. Das Leiden eines Vaters kann allerdings große Veränderungen in seinem Sohn hervorbringen. Es tut mir leid, dass Ihr Haus solches Unglück erleiden muss. »Oh, ich bin reich entschädigt worden durch meine zwei Kinder. Meine Tochter Valentine aus meiner ersten Ehe mit Fräulein René von Saint-Méran und Edouard, der Sohn, dem sie das Leben gerettet haben. Gott ist gerecht gewesen. Er hat nur die Person treffen wollen, die Unrecht begangen hat.« Monte Cristo konnte sein kaltes Lächeln nicht unterdrücken. Villefort stand schließlich auf und verabschiedete sich, indem er dem Grafen erneut seine Hochachtung ausdrückte. Der Graf verbeugte sich und begleitete Herrn von Villefort zur Tür. Als er gegangen war, seufzte Monte Cristo tief auf. »Nun habe ich genug Gift in meinem Herzen und muss zum Ausgleich das Gegengift suchen.« Und er schlug ein Glöckchen und sagte zu dem eintretenden Ali, »Ich gehe zu Madame hinauf. Lass den Wagen in einer halben Stunde bereitstehen.« Aider. Die schöne, geheimnisvolle Griechin befand sich in ihrer Wohnung, die von der Monte Cristos getrennt war. Ihre Zimmer waren auf orientalische Weise geschmückt worden, die Böden mit türkischen Teppichen bedeckt, die Wände mit Brokatstoffen behängt, die großen Divane mit Kissen überhäuft. Sie hatte drei französische Kammerfrauen und eine griechische und wurde mit demselben Respekt behandelt wie eine Königin. Aider lag auf dem mit Atlaskissen belegten Fußboden und rauchte eine kostbare persische Pfeife. Sie trug Hosen aus weiß-rosa Atlas und an ihren Füßen sah man zwei kleine mit Gold und Perlen bestickte Pantoffeln mit nach oben gebogener Spitze. Ihr gerafftes Hemd mit dem herzförmigen Ausschnitt wurde über der Brust mit zwei Diamantenknöpfen geschlossen. Auf dem Kopf trug sie ein mit Gold und Perlen besticktes Mützchen. Ihr Gesicht zeigte die griechische Schönheit in ganzer Vollkommenheit. Große, dunkle Augen, eine marmorne Stirn, gerade Nase, Korallenlippen, weiße, gerade Zähne und tiefschwarze, lange Haare. Aider war kaum 19 Jahre alt. Als Monte Cristo eintrat, reichte sie ihm die Hand, lächelte ihn an und fragte ihn auf Griechisch: »Mein Gebieter, warum lässt du mich um Erlaubnis bitten, dass du mich besuchen darfst? Bin ich nicht mehr deine Sklavin?« Monte Cristo lächelte ebenfalls und antwortete ihr in ihrer Sprache: »Aider, du weißt, wir sind nun in Frankreich, und folglich bist du frei. Du kannst mich verlassen, wann immer du willst.« Monte Cristo nahm die Hand der Griechin, um sie zu küssen, aber Aider entzog sie ihm und bot ihm stattdessen ihre Stirn. »Du sollst wissen, dass du tun kannst, was du willst. Fahre aus, wenn du möchtest. Bediene dich des Wagens, und Ali begleite dich überall hin, und er ist für dich da. Doch ich bitte dich um eines. Bewahre das Geheimnis um deine Geburt für dich. Erzähle niemandem etwas über deine Vergangenheit. Nenne niemals den Namen deines edlen Vaters oder deiner armen Mutter. Ich habe dir schon gesagt, dass ich niemanden sehen will. Höre, Aider, ich werde dich niemals verlassen, das weißt du wohl. Nicht der Baum verliert die Blüte, sondern die Blüte den Baum.« Der Graf reichte der schönen Sklavin mit zärtlichem Lächeln die Hand und Aider küsste sie innig. Dann entfernte er sich und bestieg seinen bereitstehenden Wagen, der ihn zur Familie Morel bringen sollte. Giftkunde. Frau von Villefort war allein im Salon, als man ihr den Grafen meldete. Der Graf erkundigte sich nach Herrn von Villefort, doch Madame antwortete ihm, er würde mit dem Kanzler zu Mittag essen. Stattdessen wolle sie ihm jedoch ihre Tochter Valentine vorstellen. »Sie haben eine Tochter, Madame?« fragte der Graf. »Es ist die Tochter meines Mannes aus erster Ehe«, erklärte Frau von Villefort, nicht ohne einen gewissen abwertenden Unterton. »Sie ist hübsch und groß, jedoch immer schwermütig und schweigsam, aber hier kommt sie schon.« Valentine trat ein. Sie wirkte in der Tat traurig. Der Graf betrachtete sie mit Interesse. Valentine war 18 Jahre alt, groß, schlank, hatte kastanienbraune Haare, tiefblaue Augen und eine so würdevolle Haltung, wie sie ihre schöne, verstorbene Mutter besessen hatte. Sie begrüßte den Grafen anmutig. »Es kommt mir so vor, als hätte ich Sie und Ihre reizenden Kinder schon einmal in Italien gesehen«, sagte der Graf nachdenklich. »Das ist möglich«, sagte Valentine. »Madame und ich waren vor 2 Jahren dort, da die Ärzte mir die Luft von Neapel empfahlen. Wir reisten über Bologna und Perugia.« »Ah, das ist es«, rief der Graf aus. »Es war in Perugia, wo ich Madame im Garten des Gasthauses zur Post auf einer Bank traf und eine lange Unterhaltung mit ihr führte.« Frau von Villefort wurde unruhig. »Ich erinnere mich jetzt, dass ich mit einem Mann in einem langen Mantel gesprochen habe«, sagte sie nervös. »Doch ich meinte damals, Sie wären Arzt.« »Worüber sprachen wir noch in Perugia? Ich meine, es waren Gifte und wie man sich davor schützen könnte. Richtig, Madame. Ich bewundere Ihr Erinnerungsvermögen. Ich sprach damals davon, ich hätte Russen gesehen, die ohne jede Beeinträchtigung giftige Speisen verschlangen, von denen jeder andere tot umgefallen wäre, da sie sich daran gewöhnt hatten. Aber wie gewöhnt man sich wohl an ein Gift? Fragte Frau von Villefort neugierig. Das ist einfach. Wenn Sie im Voraus wissen, welches Gift man gegen Sie einsetzen will, sagen wir zum Beispiel Brucin, das man aus der falschen Angustura-Rinde herstellt, dann nehmen Sie am ersten Tag 1 Milligramm davon, am zweiten 2 Milligramm und so fort. Nach Verlauf von 20 Tagen haben Sie sich an eine Dosis gewöhnt, die Sie ohne Gefahr ertragen können, die Ihnen jedoch ohne diese Vorsichtsmaßregeln gefährlich geworden wäre. Nach einem Monat können Sie vergiftetes Wasser mit einer anderen Person aus derselben Flasche trinken und die Person wird sterben, während Sie selbst höchstens eine leichte Unbehaglichkeit wahrnehmen werden. Auf diese Weise entledigt man sich im Orient jeden Tag ohne Gefahr seiner Feinde. »Das ist wirklich sehr interessant«, sagte Frau von Villefort nachdenklich. Hätte man genau hingesehen, hätte man in ihren Augen ein seltsames Feuer bemerken können. Doch sicherlich ist dies nur Theorie. Zumindest bei uns in Frankreich würde man ein solches Verbrechen sofort entdecken. »Oh, das bezweifle ich«, antwortete der Graf. »Wenn man das Gift richtig einzusetzen weiß, kann kein Arzt den Giftmord von einem gewöhnlichen Tod unterscheiden.« Strychninsalz zum Beispiel, eine kurze Zeit eingenommen, wirkt unauffällig, aber sicher, denn der Tod ist einem Schlaganfall zum Verwechseln ähnlich. »Sie scheinen wirklich viele Kenntnisse von den Naturwissenschaften zu haben, Graf«, sagte Frau von Villefort. »Ich denke nur an das rote Elixier, das Sie meinem Sohn eingaben und ihn damit so schnell ins Leben zurückriefen.« »Ja, wie recht Sie haben. Doch gerade dieses Elixier ist ein gutes Beispiel für unser Gespräch. Ein Tropfen bringt einen sterbenden Knaben ins Leben zurück. 3 Tropfen hätten bereits sein Herz rasen gemacht, 6 Tropfen ihn in eine noch tiefere Ohnmacht fallen lassen und 10 Tropfen hätten ihn sicher getötet.« Bald nach diesem Gespräch verabschiedete sich der Graf von Madame Villefort. Sie blieb gedankenverloren im Salon sitzen. Monte Cristo jedoch trat lächelnd auf die Straße. »Ein guter Boden«, sagte er zu sich selbst. »Ich bin sicher, dass die Saat, die ich heute gesät habe, bald aufgehen wird.« Am nächsten Tag schickte er Madame von Villefort, wie versprochen, das Rezept für das rote Elixier. In der Oper. Am Abend versammelten sich die oberen 10.000 von Paris in der Académie Royale de Musique, wo eine Oper gegeben wurde. Neben Albert von Morcerf und seinen Freunden, dem Journalisten Beauchamp, Chateau Renaud und Lucien Debré, waren auch Madame Danglars mit ihrer Tochter Eugénie in ihrer Loge eingetroffen. Eugenie war schön, jedoch von einer etwas starren Schönheit. Ihre Haare und Augen waren tiefschwarz und ihre schön geschwungenen Brauen hatten den Fehler, sich zu häufig zusammenzuziehen. Ihr Mund war etwas zu groß, jedoch voller schöner Zähne, und sie strahlte eine gewisse Ablehnung aus, die Albert von Morcerf besonders spürte. Er, der mit Eugenie verlobt war, konnte sich mit ihrer amazonenhaften Erscheinung nicht recht anfreunden. Als kurz vor Beginn der Oper ein Mann in schwarzer Kleidung mit einer kostbar gekleideten orientalischen Frau eintrat, erhob sich das gesamte Parkett und starrte die Neuankömmlinge begeistert an. Es war der Graf von Monte Cristo und Edée, die griechische Sklavin. Ihr Auftreten und der Reichtum ihrer Erscheinung zogen alle Blicke auf sie, und selbst während der Aufführung war sie für viele Besucher von mehr Interesse als die Oper selbst. In der Pause verließ Monte Cristo seine Loge und suchte Albert auf, den er auch bald fand. »Wie geht es Ihnen, Graf?« begrüßte Albert den Grafen freudig. »Glauben Sie mir, Sie sind das Gesprächsthema des Abends. Jeder rätselt über Ihre geheimnisvolle Begleitung und will Sie persönlich kennenlernen.« »Wirklich?« »Nun, das ist immerhin schmeichelhaft. Doch sagen Sie mir, kommt Ihr Vater, der Graf von Morcerf, heute nicht in die Oper?« »Ich habe ihn noch nirgends gesehen.« »Er hat soeben die Loge von Madame Danglars betreten,« antwortete Albert. »Gut, ich möchte Madame Danglars sowieso meine Aufwartung machen.« Monte Cristo verabschiedete sich also von Albert und ging zu der fraglichen Loge hinüber. Madame Danglars war begeistert von seinem Besuch und stellte ihn ihrer Tochter vor. Der Graf begrüßte alle Anwesenden, auch Herrn von Morcerf. »Diese reizende Begleitung von Ihnen, ist das Ihre Tochter?« fragte Eugenie mit erstaunlicher Offenheit. »Oh nein, es ist eine Griechin, deren Vormund ich bin. Sie heißt Edée.« »Edée?« wiederholte Herr von Morcerf und erbleichte etwas. »Ach, lieber Morcerf«, sagte Madame Danglars, »sagen Sie uns doch, ob Sie je am Hof von Ali Pascha Tebendelini, dem Sie einst dienten, eine so schöne Tracht gesehen haben, wie wir sie heute Abend an dieser Schönheit sehen können.« »Sie haben bei Ali Pascha in Janina gedient?« fragte Monte Cristo den Grafen Morcerf interessiert. »Ich war Generalinstrukteur der Truppen des Paschas«, antwortete dieser nervös. »Mein Vermögen rührt im Übrigen von der Großzügigkeit dieses erhabenen Herrschers her.« In diesem Augenblick beugte sich Edée aus ihrer Loge, blickte nach dem Grafen suchend im Raum umher und erspähte ihn schließlich neben dem Grafen von Morcerf. Alle Anwesenden sahen, wie sie plötzlich eine Bewegung nach vorn machte, als wolle sie Morcerf mit den Augen verschlingen. Dann warf sie sich wieder zurück und stieß einen leisen Schrei aus. Als der Graf in seine Loge zurückkehrte, saß Edée immer noch sehr blass und zitternd auf ihrem Stuhl. Ihre Hände waren feucht und kalt. »Mit wem hast du gesprochen, Herr?« fragte sie Monte Cristo. »Mit dem Grafen von Morcerf. Er stand übrigens im Dienst deines erhabenen Vaters, Ali Pascha, und hat, wie er mir erzählte, ihm sein Vermögen zu verdanken.« »Oh, der Elende!« rief Edée. »Wusstest du nicht, Herr, dass er es war, der meinen geliebten Vater an die Türken verkauft hat? Sein Vermögen ist der Preis dieses gemeinen Verrats.« »Komm, meine Tochter, gehen wir nach Hause. Du musst mir davon ausführlich erzählen.« Herr Noirtier von Villefort. Herr Noirtier saß in einem Rollstuhl, in den man ihn jeden Morgen brachte. Er war fast vollkommen gelähmt, schaute seine Kinder jedoch mit lebhaften, klugen Augen an. An ihrer umständlichen und feierlichen Begrüßung erkannte er, dass sie etwas Besonderes vorhatten. Sein Gehör und sein Gesicht waren die einzigen Sinne, die er noch unter seiner Kontrolle hatte, und durch seine Augen vermochte er, sein inneres Leben der Außenwelt mitzuteilen, denn auch die Stimme war ihm verloren. In diesen Augen konzentrierten sich nun die ganze Tatkraft der ganze Verstand, der sich vorher im ganzen Körper verteilt hatte. Nur drei Personen verstanden die Augensprache des Greises: Villefort, Valentin und sein alter Diener. Valentin war das ganze Glück des alten Mannes, und sie war durch Geduld und Liebe so sensibel geworden, dass sie Noirtiers Gedanken alle an den Augen ablesen konnte. Zwischen ihr und diesem Mann mit seinem großen Wissen, seinem ausgezeichneten Scharfsinn und mächtigem Willen entwickelten sich auf diese Weise die lebhaftesten Gespräche. Villefort begann nun das Gespräch. »Mein Vater, wundern Sie sich nicht, dass wir Ihren Diener hinausgeschickt haben und Valentin nicht mitgebracht haben, denn Frau von Villefort und ich müssen allein mit Ihnen sprechen.« Noirtier reagierte nicht. »Wir haben eine Mitteilung für Sie«, fuhr Villefort mit seinem eisigen Ton fort, »die Sie, davon sind wir überzeugt, erfreuen wird.« Wieder blieben die Augen des Greises teilnahmslos. Nun nahm Frau von Villefort das Wort. »Wir möchten Valentin verheiraten. Die Heirat soll in 3 Monaten stattfinden. Es ist eine der besten Partien in Paris, denn der junge Mann ist reich, hat einen guten Namen sowie Geschmack und Manieren. Soeben erfahren wir, dass er von seinem Aufenthalt in Italien zurückkehren wird. Sein Name wird Ihnen nicht unbekannt sein. Es ist Franz von Quesnel, Baron d'Épinay.« Als Frau von Villefort diesen Namen aussprach, zitterte das Auge von Noirtier und schoss einen Blitz hervor. Villefort, der sich an die politischen Feindseligkeiten zwischen seinem Vater und Franz erinnerte, war dieser Blitz nicht entgangen. Doch er überging die Reaktion des Kreises und sagte: »Sicher, verstehen Sie, dass es für Valentin mit ihren 19 Jahren wichtig ist, dass sie versorgt wird. Doch haben wir auch Sie nicht vergessen und uns bei Ihrem zukünftigen Ehemann versichert, dass er bereit ist, Sie in sein Haus mit aufzunehmen, so dass Sie nicht von Ihrer geliebten Enkelin getrennt werden und statt eines Enkels nun 2 bekommen, die über Ihren Lebensabend wachen.« Die Blitze in Noirtiers Augen wurden zu einem Gewitter. Es ging offenbar im Innern des Kreises etwas Schreckliches vor. Ein Schrei der Wut stieg in seiner Brust auf und erstickte ihn fast, weil er nicht heraus konnte. Sein Gesicht wurde zornesrot und seine Lippen weiß. Villefort stand ruhig auf und öffnete ein Fenster. »Es ist wirklich warm hier drin. Sicher fühlen Sie sich unwohl, mein Vater.« Auch Frau von Villefort erhob sich. »Mein Herr, erlauben Sie mir, Ihnen als Ausdruck meiner Hochachtung meinen Sohn Edouard zu schicken, um Sie zu begrüßen.« Man hatte einige Zeichen vereinbart, mit denen der alte Mann sich ausdrücken konnte. Das Schließen der Augen bedeutete ja, ein Blinzeln nein. Hatte er irgendeinen Wunsch, blickte er nach oben, verlangte er nach Valentin, schloss er das rechte Auge, wollte er seinen Diener Barois, schloss er das linke Auge. Auf die Frage von Frau von Villefort blinzelte er verneinend. Sie biss sich auf die Lippen. »Dann werde ich Ihnen also Valentin schicken«, sagte sie. »Ja«, sagte der Greis, indem er die Augen schloss. Herr und Frau von Villefort zogen sich zurück, und kurz darauf kam Valentin herein. Sie merkte sofort, dass ihr Großvater ihr etwas sagen wollte, und innerhalb weniger Minuten hatte sie durch Fragen und Raten erfahren, was vorgefallen und dass ihr Großvater mit den Hochzeitsplänen ihrer Eltern nicht einverstanden war. »Ich will dir gestehen, lieber Großvater«, sagte Valentin schließlich, kniete sich vor Noirtier nieder und schlang die Arme um seinen Hals, »dass ich ebenfalls diese Heirat mit Franz d'Épinay nicht will. Ich liebe ihn nicht.« Ein freudiger Glanz erhellte die Augen des Alten. »Wenn du mir nur helfen könntest, diese Hochzeit zu vereiteln!« Noirtier schlug die Augen zur Decke. »Du willst etwas? Was ist es? Warte, ich hole das Wörterbuch!« Und sie legte das Buch auf ihre Knie, sagte laut das Alphabet auf, bis Noirtier sie bei den Buchstaben N und O anhielt, las dann alle Hauptwörter, die mit No begannen, vor und erkannte schließlich das Wort Notar. »Du verlangst nach einem Notar?« Der Greis bejahte. »Ich werde ihn sofort holen.« Valentin schickte den Diener zum Notar und ließ ihre Eltern zum Großvater rufen. Villefort trat beunruhigt in das Zimmer. »Mein Großvater verlangt nach einem Notar«, sagte Valentin. »Warum?« fragte Villefort Noirtier. Der Blick des Gelähmten rührte sich nicht. Villefort erkannte, dass der Greis einen unerschütterlichen Willen besaß, gegen den er als Sohn nichts unternehmen konnte. Der Notar kam. Valentin erklärte ihm, wie er mit ihrer Hilfe den Greis verstehen würde, und Noirtier gab bekannt, er wolle sein Testament machen. Der Notar zögerte zunächst, wurde jedoch mit der Art der Kommunikation immer vertrauter und war schließlich regelrecht begeistert von der Möglichkeit, den Willen des Gelähmten auf diese einfache und eindeutige Weise zu erfahren. Noirtier erklärte, er wolle sein Vermögen von 900.000 Francs nicht mehr Valentin vermachen, wie er es ursprünglich beabsichtigt hatte, wenn sie, wie ihre Eltern es beabsichtigten, Franz d'Épinay heirate. »Das ist doch albern«, rief Villefort, als er vernahm, was sein Vater wollte. Valentin aber blickte ihren Großvater mit gefalteten Händen dankbar an. Frau von Villefort konnte ihre Freude über Valentins Enterbung nicht verheimlichen, da sie nun damit rechnete, ihr Sohn, Edouard, würde das Vermögen des Großvaters erben. Villefort biss sich auf die Lippen. Dann sprach er mit eisiger Stimme, »Ich bin es immer noch, der über die Verbindung meiner Tochter zu entscheiden hat. Ob nun mit oder ohne Erbe, Valentin wird Franz d'Épinay heiraten.« Im Salon wartete der Graf von Monte Cristo auf Herrn und Frau von Villefort. »Ich komme«, sagte der Graf nach der Begrüßung, »um Sie noch einmal an meine Einladung für Sonnabend zu erinnern. Sie kommen doch.« »Sicher, Graf.« »In Ihrem Haus in den Champs-Élysées?« fragte Villefort etwas zerstreut. »Nein, auf dem Land, in Auteuil.« »In Auteuil?« rief von Villefort. »Tatsächlich? Wo denn dort?« »In der Rue de la Fontaine.« Villefort erbleichte. »Und welche Hausnummer?« brachte er gepresst hervor. »Nummer 28.« »Nummer 28? Man hat Ihnen also das Haus meiner ehemaligen Schwiegereltern verkauft, Herrn und Frau von Saint-Méran.« »Ach, wirklich?« sagte der Graf mit gespieltem Erstaunen. »Das wusste ich gar nicht.« »Ja, nicht wahr? Es ist ein hübsches Haus«, sagte nun Frau von Villefort. »Ich mag es sehr gern, doch mein Mann wollte es nie bewohnen.« »Ich schätze Auteuil nicht besonders«, sagte der Staatsanwalt mit zusammengepressten Lippen. »Es würde mich sehr betrüben, mein Herr, wenn Sie wegen dieser Antipathie nicht kommen wollten«, sagte Monte Cristo. »Nein, werter Graf, glauben Sie mir, wir werden alles tun, was wir können«, stotterte Villefort. Valentin war ihrem Wunsch, Maximilian Morel zu heiraten, einen Schritt näher gekommen. Für den Grafen war nun die Zeit da, die Maske der Gerechtigkeit des Herrn von Villefort vom Gesicht zu reißen. »Ich will ein Werkzeug der Vorsehung sein, denn das Schönste, das Größte, was ich kenne, ist zu belohnen und zu bestrafen. Ich werde mein Ziel verfolgen, auch wenn ich dabei vielleicht meine Seele verliere.« In Auteuil, an dem Ort, an dem der Diener des Grafen Villefort bei einem Verbrechen beobachtet hatte, wollte er beginnen. Die Gespenster. Bertuccio, der Verwalter des Grafen, hatte sich bei der Renovierung des Landhauses in Auteuil selbst übertroffen. In 3 Tagen hatte er den kahlen Hof bepflanzt, Rasen gelegt und Bäume vor das Haus setzen lassen. Innen waren die Vorzimmer, Treppen und Kamine mit Blumen überladen, die Möbel, die Bibliothek und Gemälde des Grafen aufs Vorteilhafteste hergerichtet. Die Diener gingen in Küche und Keller hin und her. Wagen standen in den Remisen, Pferde in den Ställen und sogar die Hunde warteten auf ihren Hausherrn. Mit anderen Worten, das stille, unbewohnte Haus war voller Leben, Geschmack und Schönheit. Nur in dem einen Zimmer des ersten Stockes, sowie im Garten hinter dem Haus, hatte Bertuccio, wie ihm befohlen worden war, keine Veränderung vorgenommen. Am Sonnabend erschien der Graf mit seinem Diener Ali um 5 Uhr. Er schaute sich überall um und lobte Bertuccio für seine Ausführungen. Die Vorbereitungen für das Essen waren in vollem Gange und um 6 Uhr brachte ein Wagen den ersten Gast, Maximilian Morel. Monte Cristo ging ihm lächelnd entgegen. Kurz darauf folgten Debray und Château Renaud zu Pferde und hinter ihnen die Kutsche von Baron und Baronin Danglars. Debray sprang vom Pferd, öffnete den Kutschenschlag und half Madame Danglars hinaus. Monte Cristo sah deutlich, wie ein Billett mit erstaunlicher Gewohnheit von ihrer in seine Hand wechselte und unter seinem Ärmel verschwand. Hinter seiner Frau stieg der Bankier aus. Er war leichenblass. Die Gäste traten ein und bewunderten die Möbel und Gemälde, als der Kammerdiener den Major Bartolomeo Cavalcanti und den Grafen Andrea Cavalcanti anmeldete. Der Graf von Monte Cristo hatte sie engagiert, damit er mit ihrer Hilfe die Danglars bestrafen konnte. Die beiden völlig neu eingekleideten Schwindler traten ein und alle Blicke richteten sich neugierig und bewundernd auf sie. »Wer sind diese beiden Herren?« fragte Danglars den Grafen neugierig. »Es sind Italiener aus einem alten und vermögenden Fürstengeschlecht.« »Wirklich? Das ist interessant. Was machen sie?« »Oh, sie versuchen ihr Vermögen aufzubrauchen, ohne jemals Erfolg zu haben.« »Doch ich werde Ihnen die Herren vorstellen, lieber Danglars, denn Sie haben Kreditbriefe auf Ihrer Bank.« »Für Italiener sprechen Sie sehr gut Französisch«, sagte Madame Danglars. »Sie haben recht, Baronin. Der Sohn ist in Marseille erzogen worden. Nun will er hier in Paris bleiben und sich eine französische Frau nehmen.« »Ein schöner Gedanke«, murmelte Danglars. Battistin meldete Herrn und Frau von Villefort. Die beiden Personen traten ein. Herr von Villefort war trotz seiner sonst so eisernen Selbstbeherrschung sichtbar erschüttert. Monte Cristo fühlte bei der Begrüßung, wie seine Hand zitterte. Dann ging er in den Nebensalon, in dem sich Bertuccio mit den letzten Vorbereitungen zum Essen aufhielt und bat ihn, einen Blick ins Nebenzimmer zu werfen und seine Gäste zu zählen. Erstaunt folgte der Verwalter diesem Wunsch. Als er die Baronin erblickte, wurde er leichenblass. »Oh mein Gott«, rief er erstickt. »Was ist Ihnen?« fragte der Graf. »Diese Frau, dort, diese Frau!« »Madame Danglars?« »Wer auch immer sie ist, sie war's, sie war es.« »Sie war was?« »Die Frau aus dem Garten, die schwangere Frau, welche das Kind umge...« Bertuccio brach ab und schaute mit aufgerissenen Augen wieder in das Nebenzimmer, seine Haare sträubten sich. Dann deutete er stumm und mit aufgerissenem Mund auf den Staatsanwalt. »Oh, oh«, murmelte er schwach, »Herr von Villefort, ich habe ihn also nicht getötet?« »Nein, wie Sie sehen, mein braver Bertuccio. Sie haben ihn offenbar nicht richtig getroffen damals, als Sie das Verbrechen Villeforts an Ihrem Bruder rächen wollten. Er weilt immer noch unter uns. Doch haben Sie auch meinen neuen Bekannten gesehen, dort, ein wenig links in der Ecke? Es ist Andrea Cavalcanti, der junge Mann im schwarzen Frack.« Diesmal wollte Bertuccio einen Schrei ausstoßen, doch Monte Cristo hielt ihn zurück. »Benedetto! Benedetto, das Kind Villeforts und der Baronin Danglars. Welches Verhängnis?« »Es ist 6:30, wir wollen essen«, sagte der Graf nun in strengem Ton und kehrte in den Salon zurück, während Bertuccio sich an die Wand lehnte, um nicht zu stürzen. 5 Minuten später öffneten sich die Türen des Speisezimmers. Monte Cristo bot Frau von Villefort seinen Arm an. »Bitte, Herr von Villefort«, sagte er, »führen Sie Baronin Danglars.« Und mit diesen Worten ging man zu Tisch. Das Essen überstieg alle Erwartungen. Bertuccio hatte Fischgeflügel und Wild aus allen Ecken der Welt herbeibringen lassen, und die Köche des Grafen hatten wahre Wunder mit der Zubereitung vollbracht. Die Gäste unterhielten sich gut, mit Ausnahme von Herrn von Villefort, der kaum etwas herunterbrachte und nur das Glas mit dem kostbaren Wein in einem Zug leerte. Man machte dem Grafen von Monte Cristo viele Komplimente über die Gestaltung des Hauses. »Sie werden sich darüber wundern, dass ich ein Zimmer im 1. Stock nicht erneuern ließ«, sagte der Graf. »Es kam mir derartig tragisch vor, dass ich es nicht anzurühren wagte.« »Warum tragisch?« fragte Debray und ließ sich sein Glas noch einmal füllen. »Nun, es ist ein Ort, der eine solche Traurigkeit ausstrahlt, dass man meint, in der Vergangenheit müsse etwas Schlimmes darin vorgefallen sein.« »Wirklich. Sie müssen sich alle selbst davon überzeugen. Ich werde es Ihnen zeigen. Und dann gehen wir in den Garten und trinken dort den Kaffee.« Alle erhoben sich. Nur Herr von Villefort und Madame Danglars blieben wie angenagelt sitzen und befragten sich mit stummen Blicken. »Haben Sie das gehört?« fragte Madame Danglars. »Wir müssen mitgehen«, sagte Villefort und reichte ihr den Arm. Langsam wandelten die Gäste mit dem Grafen durch das Haus und kamen schließlich in das besagte Zimmer im 1. Stock. Als Madame Danglars hereintrat und alles unverändert vorfand, erbleichte sie und musste sich setzen. »Geht es Ihnen nicht auch so?« fragte der Graf in die Runde, »dass dieses Bett, diese düstere, blutrote Tapete eine unheilschwangere Wirkung hat? Und diese beiden Porträts dort an der Wand, scheinen Sie nicht zu sagen, ich habe es gesehen?« Alle stimmten ihm zu, bis auf Herrn von Villefort, der sich wie gehetzt umblickte und sich dann an einem Stuhl festhielt, da er seinen zitternden Knien nicht mehr traute. »Und sehen Sie diese Treppe hier«, fuhr Monte Cristo fort und öffnete eine in der Tapete versteckte Öffnung. »Ich stelle mir bei Ihrem Anblick einen düsteren Othello vor, der in einer düsteren Nacht mit einem unseligen Bündel in der Hand die Treppe hinuntergeht.« Madame Danglars wurde beinahe ohnmächtig. Villefort konnte kaum noch stehen. »Mein Gott, Madame, ist Ihnen schlecht? Sie sind ganz bleich«, rief Debray besorgt. »Kein Wunder bei den Geschichten, die uns der Graf erzählt«, sagte Frau von Villefort. »Wirklich, Herr Graf, Sie erschrecken die Damen«, stammelte Villefort. »Das tut mir leid«, lächelte der Graf. »Es ist ja nur eine Sache meiner Einbildung. Schließlich könnte man sich dieses Zimmer genauso gut anders vorstellen, als Zimmer einer ehrlichen, guten Hausfrau, die sich auf dem Bett ausruht, die Treppe in den Garten als einen Gang, durch den vorsichtig, um den Schlaf der Wöchnerin nicht zu stören, der Arzt davongeht, ein Vater, der das schlafende Kind auf seinen Armen trägt.« Diesmal stieß Madame Danglars einen Seufzer aus und fiel in Ohnmacht. »Die Baronin muss zum Wagen gebracht werden«, stammelte Villefort. »Oh, ich habe mein Flakon nicht bei mir«, rief der Graf. »Hier ist meines«, sagte Frau von Villefort und gab dem Grafen ein Fläschchen mit roter Flüssigkeit. »Aha«, murmelte Monte Cristo anerkennend. »Ja, ich habe es nach Ihren Angaben zubereitet.« Madame Danglars war bald wieder bei Bewusstsein, und der Graf führte sie besorgt in den Garten hinaus. Alle anderen Gäste folgten. »Ich hoffe, ich habe Sie nicht so sehr erschreckt«, sagte er besänftigend. »Doch Sie mögen mir glauben oder nicht, ich bin davon überzeugt, dass in diesem Haus ein Verbrechen begangen worden ist.« »Seien Sie vorsichtig«, lachte Frau von Villefort. »Wir haben einen Staatsanwalt unter uns.« »Richtig. Das trifft sich gut. So kann ich gleich an Ort und Stelle und vor Zeugen meine Angaben machen.« »Ihre Angaben?« fragte Villefort unsicher. Monte Cristo bejahte, nahm Villefort beim Arm, während er gleichzeitig den von Madame Danglars unter seinen zog und führte sie unter eine Platane in der Ecke des Gartens. »Hier«, sagte er und stampfte mit dem Fuß auf den Boden, »entdeckten meine Gärtner bei Pflanzungsarbeiten ein Kistchen und darin das Skelett eines neugeborenen Kindes.« »Das ist doch wohl keine Einbildung, oder?« Der Arm von Madame Danglars zitterte heftig. »Ein neugeborenes Kind?« wiederholte Debray. »Das ist allerdings eine ernste Angelegenheit.« »Aber wer weiß, ob es sich hier um ein Verbrechen handelt?« sagte Villefort angestrengt. »Wie?« rief der Graf. »Ein lebendig begrabenes Kind ist kein Verbrechen?« »Wer sagt Ihnen denn, dass es lebendig begraben wurde? Warum hätte man es hier begraben sollen, wenn es tot war? Der Garten war nie ein Friedhof.« »Was machte man in Frankreich mit Kindsmördern?« fragte Major Cavalcanti. »Oh, Ihnen blüht die Todesstrafe«, sagte Danglars. »Stimmt das, Herr von Villefort?« fragte Monte Cristo unschuldig. »Ja, Herr Graf«, hauchte dieser mit unmenschlicher Anstrengung. Monte Cristo merkte, dass die beiden Personen, für die er die Szene gespielt hatte, nichts weiteres ertragen konnten und führte seine Gäste zu einem auf dem Rasen stehenden Kaffeetisch. Villefort beugte sich zu Madame Danglars und raunte ihr unhörbar zu: »Ich muss Sie morgen sprechen.« »Ja, ich komme in Ihr Büro, das ist am sichersten.« Und als Frau von Villefort ihr erneut ihr Fläschchen anbot, lehnte sie ab und sagte schwach lächelnd: »Ich danke Ihnen, liebe Freundin, aber ich fühle mich schon etwas besser.« Im Büro des Staatsanwaltes. Madame Danglars war zur gleichen Zeit wie ihr Mann ebenfalls ausgefahren. Sie ließ bei der Passage du Pont Neuf halten, stieg aus und durchquerte die Passage. Auf der anderen Seite stieg sie in einen Wagen und ließ sich zur Rue de Arly bringen. Im Wagen zog sie einen dichten, schwarzen Schleier hervor, den sie an ihrem Hut festmachte und der ihr Gesicht vollkommen verdeckte. Madame Danglars stieg am Ziel aus, bezahlte und betrat den Justizpalast. Sie durchschritt den Saal des Pas Perdu, ohne von jemandem bemerkt zu werden, und betrat das Vorzimmer von Herrn von Villefort. Sobald sie erschien, erhob sich ein Gerichtsdiener und fragte sie, ob sie diejenige sei, auf die der Staatsanwalt warte. Madame Danglars bejahte und wurde sogleich ins Zimmer von Herrn von Villefort geführt. Herr von Villefort saß an seinem Schreibtisch und schrieb. Als der Diener die Tür wieder hinter sich geschlossen hatte, stand er jedoch sofort auf, schob den Riegel vor, schloss die Vorhänge und sah in jedem Winkel des Büros nach, ob nicht doch jemand hier wäre, der sie beide belauschen könnte. Dann erst sagte er zu der Baronin, »Madame, ich danke Ihnen innigst für Ihre Pünktlichkeit. Setzen Sie sich doch bitte.« Madame Danglars sank auf einen Stuhl. Ihr Herz schlug heftig. »Es ist schon lange her«, sagte von Villefort und setzte sich der Baronin gegenüber, »dass ich das Vergnügen hatte, sie allein zu sehen. Und heute treffen wir uns nun wieder, um über eine peinliche Angelegenheit zu sprechen.« »Ich bin gekommen, mein Herr, das sehen Sie, obwohl die Sache wohl für mich noch peinlicher ist als für Sie«, antwortete die Baronin mit erstickter Stimme. »Die Taten unserer Vergangenheit haben uns also eingeholt«, fuhr der Staatsanwalt fort und drückte der aufseufzenden Baronin die Hand. »Haben Sie Mut, Madame, denn noch haben wir nicht alles überstanden.« »Mein Gott«, rief die Baronin entsetzt aus, »was kann denn noch kommen?« »Wir müssen uns überlegen, wie diese schreckliche Vergangenheit wieder ans Licht kommen konnte«, sagte Villefort düster. »Es muss ein Zufall sein, so wie der Graf von Monte Cristo durch Zufall ausgerechnet dieses Haus gekauft und an ausgerechnet der Stelle gegraben hat, wo mein unglückliches Kind vergraben lag. Ach, mein armes Kind, das ich niemals küssen konnte.« »Nein, nein, Madame, es ist kein Zufall. Das ist ja gerade das Unheimliche daran«, rief Villefort. Er stand auf und ging unruhig im Zimmer hin und her. »Hören Sie! Es lag ja gar kein Kind unter den Bäumen.« »Was wollen Sie damit sagen?« »Monte Cristo konnte in der Erde kein Skelett eines Kindes finden und auch keine beschlagene Kiste, denn weder das eine noch das andere befand sich dort.« »Weder das eine noch das andere?« wiederholte Madame Danglars wie betäubt und starrte den Staatsanwalt an. »Nein«, sagte Villefort. »Ich will Ihnen erzählen, was in dieser Nacht geschehen ist, als Sie durch die Geburt unseres Kindes nur knapp dem Tod entgingen. Sie lagen ohnmächtig auf diesem Bett, und man gab mir das regungslose, nicht atmende Kind. Wir hielten es für tot.« Madame Danglars wollte aufspringen, doch Villefort hielt sie sanft zurück. »Ich legte es in eine Kiste und vergrub es, doch in diesem Moment griff mich der Corse Bertuccio an und drückte mir ein Messer in die Brust. Ich fiel nieder und erhielt mich für tot. Ich schleppte mich zur Treppe, wo sie mir mit der größten Anstrengung entgegenkamen. Sie hatten den Mut, nach Hause zurückzukehren. Ich schob ein Duell als Grund für meine Wunde vor. Wir bewahrten unser Geheimnis und hörten monatelang nichts mehr voneinander. Ich musste immerzu an das Kind denken, das ich begraben hatte. Schließlich konnte ich es nicht mehr ertragen und ritt eines Nachts nach Auteuil. Im dunklen Garten grub ich an der nämlichen Stelle. Doch die Erde war leer. Ich meinte, ich hätte mich geirrt und grub etwas weiter entfernt. Doch wieder nichts. Die ganze Nacht grub ich den Garten um wie ein Wahnsinniger. Doch weder die Kiste noch der Leichnam des Kindes war dort.« »Es war nicht dort«, flüsterte Madame Danglars. »Nein. Aus irgendeinem Grund muß der Verbrecher, der mich ermorden wollte, die Kiste ausgegraben und das Kind mitgenommen haben.« »Aber warum, um Gottes Willen?« rief Madame Danglars entsetzt. »Diese Frage stellte ich mir auch. Und zunächst dachte ich, es wäre, um einen Beweis gegen mich zu haben. Doch keine Anzeige kam. Und schließlich kam mir ein anderer furchtbarer Gedanke. Das Kind lebt vielleicht. Und der Mörder hat es gerettet. Die Baronin stieß einen Schrei aus, sprang auf, griff Villefort am Arm und rief, »Mein Kind lebt vielleicht. Und Sie haben es lebendig begraben. Sie wussten nicht sicher, dass es tot war und begruben es. Mein Kind, mein armes Kind!« Und wieder sank sie auf den Stuhl. »Ich glaubte wirklich, es sei tot. Aber ich habe mich geirrt. Das Kind lebt. Jemand anderes kennt unser Geheimnis. Und dieser jemand muss der Graf von Monte Cristo sein.« »Und Sie glauben wirklich, der Graf wüsste über alles Bescheid?« »Oh, ich bin sicher. Obwohl ich nicht weiß, warum er gegen uns vorgehen will. Aber auch das bekomme ich heraus. In spätestens einer Woche weiß ich, wer der Graf ist, woher er kommt und warum er in unserer Gegenwart von einem Kind redet, das in seinem Garten vergraben liegen soll.« Mit diesen drohenden Worten drückte Villefort der Baronin die Hand und brachte sie respektvoll an seine Tür. Der Ball. Der Sonnabend des Balls im Hause Morcerf war einer der heißesten Julitage. Um 10 Uhr abends erklang die Musik aus den unteren Sälen des Hauses, während die Hausherrin ihre Diener anwies, das Abendessen im Garten anzurichten. Die Hallen waren mit Lampions geschmückt und die Tische mit Kerzen und Blumen überladen. Die Salons füllten sich mit Gästen, die sowohl von der bezaubernden Gastfreundschaft der Gräfin als auch von der guten Stellung des Grafen angelockt worden waren. Madame Danglars hatte wegen der vorangegangenen Ereignisse gezögert, zum Ball zu kommen, doch Herr von Villefort hatte ihr deutlich gemacht, es wäre ein Fehler, nicht zu kommen, um kein Gerede zu provozieren. Jeder Gast, der das Haus betrat, fragte bald, ob nicht auch der Graf von Monte Cristo kommen würde. Albert machte sich einen Spaß daraus, die neugierigen Fragen zu zählen. Er begrüßte die Damen und stellte Madame von Villefort seinen Freund Maximilien Morel vor. »Ich habe bereits das Vergnügen gehabt, den Herrn in Auteuil zu treffen«, sagte Frau von Villefort kalt und wandte sich ab. Morel traf diese Kälte ins Herz. Doch er wurde sogleich entschädigt, als er sich umdrehte und an der Tür das geliebte, schöne, ernste Gesicht von Valentine entdeckte, deren große Augen sich auf ihn richteten, während sie ihren Vergissmeinnichtstrauß wie zufällig an die Lippen hob. Morel drückte als Antwort sein Taschentuch an den Mund, und die beiden verloren sich über die Entfernung hinweg ganz in ihren Blicken, bis der Graf von Monte Cristo eintrat. Wie immer zogen seine schwarzen gelockten Haare, seine blasse Gesichtsfarbe, sein ruhiger Ausdruck und sein schwermütiges Auge alle Blicke auf sich. Er verbeugte sich vor der Gräfin von Morcerf, die ihn mit einem vorbereiteten Lächeln begrüßte, doch beide blieben stumm, als schienen ihnen die alltäglichen Begrüßungswendungen zu banal. Schließlich waren alle Gäste versammelt. Danglars unterhielt sich angeregt mit Andrea Cavalcanti. Valentin stand mit Eugenie an der Seite, die Hitze war unerträglich. Die Diener versorgten die Gäste mit eisgekühlten Früchten und Getränken, doch obwohl Monte Cristo der Schweiß über das Gesicht strömte, nahm er nichts von den Erfrischungen an. Die Gräfin beobachtete dieses Verhalten mit traurigem Lächeln. Dann ließ sie die Läden öffnen und bat ihre Gäste in den Garten hinaus. Mit festem Schritt, wenn auch etwas bleich, ging sie dann wieder zum Grafen von Monte Cristo und sagte: »Mein Herr Graf, seien Sie so gütig und bieten Sie mir Ihren Arm.« Der Graf erbebte. Dann blickte er Mercedes an. Der Blick dauerte nur einen Bruchteil von Sekunden, doch der Gräfin kam es so vor wie ein ganzes Jahrhundert. So viele Fragen und Gedanken lagen in diesem Blick. Stumm stiegen die beiden die Freitreppe hinab in den Garten. »Mein Herr«, sprach Mercedes den Grafen nach etwa 10 Minuten schweigsamen Gehens an, »stimmt es, dass Sie so viel gesehen, so viel gereist und so viel gelitten haben?« »Ja, Madame, ich habe viel gelitten.« »Und? Sind Sie nun glücklich?« »Ich klage nicht.« »Sind Sie nicht verheiratet?« »Ich? Wer hat Ihnen so etwas gesagt?« »Niemand. Aber man sah öfter eine junge, schöne Frau an Ihrer Seite in der Oper.« »Es ist meine Sklavin, die ich in Konstantinopel gekauft habe. Die Tochter eines Fürsten, die nun meine Tochter ist.« »Ich hatte einmal eine Geliebte und wollte sie heiraten. Doch ich wurde von ihr fortgeführt. Ich dachte, sie würde mich genug lieben, um auf mich zu warten, doch als ich zurückkehrte, war sie verheiratet. Vielleicht hatte ich ein schwächeres Herz als andere Männer, denn ich litt mehr, als andere an meiner Stelle gelitten hätten.« Die Gräfin blieb stehen, als müsse sie dringend Atem schöpfen. »Und haben Sie dieser Frau Ihren Schmerz vergeben, den sie Ihnen bereitet hat?« »Ihr? Ja.« »Aber Sie hassen immer noch die Personen, die Sie von ihr entfernt haben.« »Ich? Warum sollte ich sie hassen?« »Weil sie nichts essen, was ihnen in diesem Haus angeboten wird.« Die Gräfin brach von einer Rebe im Garten eine große Weintraube ab und hielt sie Monte Cristo hin. »Nehmen Sie.« »Ich esse niemals Muskattrauben, Madame«, antwortete Monte Cristo, und Mercedes schleuderte die Trauben verzweifelt in das nächste Gebüsch. Monte Cristo blickte sie mit einem so träumerisch liebevollen Blick an, dass sie seine Hand nahm, dann die ihres Sohnes und beide ineinander legte. »Wir sind doch Freunde, nicht wahr?« fragte sie bittend. »Oh, Madame, so anmaßend bin ich nicht. Doch ich bin Ihr ehrerbietiger Diener.« Die Gräfin ging daraufhin mit zusammengepresstem Herzen wieder ins Haus. Monte Cristo sah, wie sie ein Taschentuch hervorzog und es an ihre Augen führte. Bei Edee. Der Graf von Monte Cristo lud Albert noch auf eine Tasse Kaffee und eine Zigarre zu sich ein. Jetzt war es an der Zeit, dass Albert die Wahrheit über seinen Vater Fernand von Morcerf erfuhr. Er ging mit ihm zu Edee. Sie begrüßte ihren Herrn mit dem zweifachen Lächeln der Tochter und der Liebenden, das ihr seit einiger Zeit eigen war, und drückte seine Hand an ihre Lippen. Albert war von ihrer Schönheit, die er nun aus der Nähe sehen konnte, vollkommen verzaubert. »Wen bringst du mir?« fragte Edee den Grafen auf Griechisch. »Ich bringe dir einen Freund«, antwortete er in ihrer Sprache. Er wird dich sicherlich über deine Vergangenheit fragen wollen. Du kannst ihm alles über dein Schicksal erzählen. Aber nenne nicht den Namen des Verräters.« Edé seufzte tief, und ein Schatten legte sich über ihre reine Stirn. Dann begann sie mit leiser Stimme zu erzählen. »Ich war etwa 4 Jahre alt, als meine Mutter mich eines Abends weckte. Sie kam in mein Schlafzimmer im Palast von Janina, hob mich hoch und trug mich wortlos fort. Mein Vater, meine Mutter und ich stiegen in eine Barke. »Wohin fahren wir?« fragte ich meinen Vater. »Still, Kind«, sagte er und blickte sich unruhig um, »wir fliehen.« Ich konnte sein Verhalten damals nicht begreifen. Heute weiß ich, dass die Garnison von Janina, heute weiß ich, dass sie in Gefahr war. Mein Vater hatte heimlich einen vertrauten französischen Offizier zu dem Sultan geschickt, damit wir gerettet werden. Wir warteten in der Höhle, fuhr Edé mit klagender Stimme fort. Es war nachmittags, doch in der Höhle war es dunkel. Nur die Lunte von Selim glühte. Meine Mutter betete. Selim sprach immer wieder die heiligen Worte. Gott ist groß. Da hörten wir Geschrei. Wir lauschten angestrengt. Es war Freudengeschrei. Man rief jubelnd den Namen des Franzosen. Und Sie erinnern sich nicht seines Namens? Fragte Albert begierig. Nein, sagte Edé. Der Lärm nahm zu. Ein Schatten erschien im Eingang der dunklen Höhle. »Ehre dem Sultan«, sprach er, »Ali Pascha, mein Vater, ist begnadigt worden.« Wir jubelten auf, doch Selim hielt den Schatten mit dem Spieß auf und sagte, »Wenn ihr die Wahrheit sprecht, so habt ihr uns ein Zeichen von unserem Herrn mitgebracht.« »Es ist wahr«, sagte der Schatten, »hier ist der Ring von Ali Pascha.« Selim warf einen Blick auf das Zeichen, dann sagte er, »Es ist der Ring des Herrn.« »Alles ist gut!« Und er löschte, wie verabredet, die Lunte. Der Schatten klatschte in die Hände, und im selben Augenblick kamen 4 Soldaten des Seraskiers Kurschild herbeigelaufen, und Selim wurde von 5 Dolchstößen niedergestreckt. Wir hörten die Stimme meines Vaters, der seine Feinde auslachte. Seine Wachen eröffneten das Feuer, und die Feinde flohen in alle Richtungen. Doch plötzlich flog der Boden um meinen Vater in die Luft. Die Feinde schossen durch den Boden, und mein Vater wurde tödlich getroffen. Der Mann, der für den Tod meines Vaters verantwortlich war, verkaufte uns an Sklavenhändler in Konstantinopel. Meine Mutter starb vor Schmerz. Ich wurde an den Sultan Mahmud verkauft, von dem ich mein Herr mit 13 Jahren loskaufte. Monte Cristo warf ihr einen mitleidigen Blick zu. »Es ist gut, mein liebes Kind«, sprach er auf Griechisch, beruhigend auf sie ein. »Bedenke, dass es einen Gott gibt, der den Verräter deines Vaters bestrafen wird.« »Oh, du bist gut, mein Herr.« Albert saß wie betäubt von dem eben Gehörten da. »Trinken Sie Ihren Kaffee aus«, sagte der Graf. »Die Geschichte ist zu Ende.« Wenige Tage später stand es in allen Zeitungen von Paris. Der französische Offizier, der im Dienste von Ali Pascha stand, hieß Fernand. Er übergab damals nicht nur die Schlösser von Janina, sondern verkaufte seinen Wohltäter auch an die Türken. Seit dieser Zeit hat er seinem Namen einen Adelstitel und einen Gutsnamen beigefügt. Heute heißt dieser Verräter Herr Graf von Morcerf und ist Mitglied der Kammer der Pairs. Thank you. Das Urteil in der Kammer der Pairs. Jeder sprach über den Artikel und die ungeheuerlichen Anschuldigungen und erwartete gespannt die Ankunft des Grafen von Morcerf. Er allein wusste von nichts, denn er hatte die Zeitung, die den Artikel gedruckt hatte, nicht gelesen. So kam er völlig unvorbereitet in die Kammer, stieg stolz und keck wie gewöhnlich aus dem Wagen und setzte sich selbstgefällig auf seinen Platz. Doch die Kammer brannte vor Begierde, den Kampf gegen den von vielen als Emporkömmling verachteten Morcerf zu eröffnen, und schließlich stieg einer der ehrenwertesten Pairs, ein erklärter Feind des Grafen, auf die Tribüne und las den Artikel laut vor. Bei seinen ersten Worten über Janina, Ali Pascha und den Oberst Fernand wurde der Graf totenbleich. Morcerf war von dem unerwarteten Schlag so niedergebeugt, dass er kaum sprechen konnte. Er riss sich zusammen. »Meine Herren Pairs«, sprach er, »nicht Zeit ist es, die ich brauche, um diesen Angriff zurückzuschlagen. Sofort möchte ich den Blitz erwidern, den meine im Schatten gebliebenen Feinde gegen mich gerichtet haben. Warum ist es mir nicht vergönnt, mich mit ihnen zu schlagen und meine Ehre zu verteidigen, um meinen edlen Kollegen zu beweisen, dass ich ihrer Gesellschaft würdig bin?« Seine Worte beeindruckten die Pairs. Der Präsident der Kammer setzte nach Morcerfs Wünschen den Termin auf 8 Uhr desselben Tages an und ernannte eine Kommission von 12 Pairs, die von Morcerf zu liefernden Beweismittel prüfen sollten. Um 8 Uhr war die Kammer der Pairs wieder gefüllt. Herr von Morcerf trat pünktlich ein. Er trug Papiere bei sich und wirkte ruhig und gelassen. Seine schlichte und ernste Kleidung erweckte den besten Eindruck. Viele der Mitglieder gingen dem Grafen entgegen und drückten ihm die Hand. In diesem Augenblick trat ein Diener herein und gab dem Präsidenten einen Brief. Im Öffnen erteilte der Präsident dem Grafen das Wort. Der Graf begann mit flüssiger Rede seine Verteidigung, legte Papiere vor, die bewiesen, dass er bis zur letzten Stunde das Vertrauen des Paschas genossen hätte. Die Unterhandlungen, die er auf Anordnung des Paschas mit dem Sultan geführt hätte, seien jedoch leider gescheitert, und als er zum Pascha zurückkehrte, um seinen Wohltäter zu verteidigen, sei dieser bereits tot gewesen. »Herr Graf, was ist mit der Frau und der Tochter des Paschas geschehen?« fragte der Präsident. »Auch hier verfolgte mich das Unglück«, erwiderte der Graf, »denn bei meiner Rückkehr waren auch sie verschwunden.« Man erzählte mir, sie seien wohl aus Kummer gestorben. Ich selbst war leider nicht reich genug, um Nachforschungen anzustellen. Ich hoffe nur, die Beweise, die ich mitgebracht habe, und die Ehre eines Offiziers würden genügen, um die anonyme Anschuldigung zu widerlegen. Die Kammer murmelte Beifall, und der Graf hätte die Sache wohl in diesem Moment gewonnen, wenn der Präsident nicht erklärt hätte, es gäbe doch einen Zeugen, der allen Anwesenden Klarheit verschaffen könnte. 5 Minuten später trat eine verschleierte Frau in den Saal. Der Präsident bat sie, den Schleier zurückzuschlagen, und jeder erkannte nun eine griechisch gekleidete Schönheit. »Ich war 4 Jahre alt, als sich die besprochenen Dinge ereigneten«, begann die Schöne mit wohlklingender, trauriger Stimme zu berichten. »Und sie haben sich für alle Zeit und in allen Einzelheiten in mein Gedächtnis eingebrannt.« Edee berichtete nun der Versammlung in allen Einzelheiten die Ereignisse, die zum Tod des Wesirs geführt hatten, und identifizierte den Grafen von Morcerf eindeutig als den Verräter ihres Vaters. Die Kammer starrte den Grafen an. Er war vernichtet. Man forderte ihn auf, etwas zu seiner Verteidigung zu sagen. Doch er blickte sich nur gehetzt im Saal um, riss dann seinen Rock auf, der ihn zu ersticken drohte, und rannte wie ein Wahnsinniger aus der Versammlung. Bald hörte man das Rollen seines Wagens, der im Galopp davonraste. »Meine Herren«, sprach der Präsident der Kammer, als wieder Ruhe eingekehrt war, »halten Sie den Grafen von Morcerf der Untreue und des Verrates für schuldig?« »Ja«, lautete die einstimmige Antwort. Edee zog sich, nach dem Urteilsspruch, ohne eine Regung zu zeigen, den Schleier wieder vor das Gesicht und verließ majestätisch den Saal. Albert hat erfahren, dass der Graf von Monte Cristo seinen Vater bloßgestellt hat. Er ist außer sich. Mit seinen Freunden stürmt er zu Monte Cristo und fordert ihn zum Duell. Der Graf willigt ohne Gemütsregung ein. Mercedes, bitte. Eine verschleierte Frau betritt das Zimmer des Grafen. Wer sind Sie? Und was wollen Sie, Madame? Edmond, töten Sie meinen Sohn nicht? Der Graf wich zurück. Welchen Namen haben Sie mir gegeben, Frau von Morcerf? Ihren Namen, rief sie und schlug den Schleier zurück. Ich allein vielleicht habe diesen Namen nicht vergessen, Edmond, und ich komme nicht als Frau von Morcerf zu Ihnen, sondern als Mercedes. Es gibt keine Mercedes mehr für mich, sagte Monte Cristo leise. Es gibt sie, mein Herr, und sie erinnert sich gut, denn sie hat sie in dem Augenblick erkannt, als sie sie sah, und sogar schon vorher beim Klang ihrer Stimme. Seit dieser Zeit folgt sie ihren Schritten. Sie fürchtet sich vor ihnen und weiß genau, wem der Schlag gegen Herrn von Morcerf zu verdanken war. Sie meinen Fernand, Madame, da wir gerade von alten Namen sprechen. Monte Cristo spuckte den Namen Fernand mit solchem Hass aus, dass Mercedes von einem eisigen Schauer überlaufen wurde. Ich hatte recht, zu Ihnen zu kommen, um meinen Sohn zu schützen. Auch er schreibt Ihnen die Unglücksfälle zu, die seinen Vater getroffen haben. Oh, Madame, Sie irren sich. Es sind keine Unglücksfälle. Es ist die Strafe. Die Vorsehung bestraft Herrn von Morcerf durch mich. Und was geht Sie, Edmond, der Fall Janina und Ali Pascha an? Welches Unrecht hat Ihnen Fernand damit zugefügt, dass er den Wesir verriet? Sie haben recht, Madame. Ich will mich nicht an dem Grafen von Morcerf rächen, sondern an dem Fischer Fernand und dem Ehemann von Mercedes. Aber welch eine schreckliche Rache für einen Fehler, den das Schicksal mich begehen ließ. Der Schuldige ist nicht Fernand und noch weniger mein Sohn. Ich bin es, Edmond, an der Sie sich rächen müssen. Jeden Tag meines Gefängnisaufenthaltes habe ich mir geschworen, mich an Fernand zu rächen. Und damals wusste ich doch nicht einmal, dass er meine geliebte Braut heiraten würde. Verzeihen Sie mir, Edmond, schluchzte sie auf. Ich liebe Sie immer noch. Der Graf lief auf sie zu, hob sie auf und führte sie zu einem Stuhl. Edmond, begann Mercedes durch ihre Tränen, rächen Sie sich, wenn Sie müssen. Doch rächen Sie sich an mir und nicht an meinem Sohn. Seit ich Sie kenne, habe ich Ihren Namen voller Ehrfurcht und Liebe ausgesprochen, habe Ihr Andenken geehrt. Glauben Sie mir, Edmond, auch ich habe viel gelitten. Aber haben Sie erleben müssen, dass Ihr Vater vor Hunger gestorben ist und dass die Frau, die Sie liebten, dem Rivalen die Hand gab, während Sie im Abgrund lagen? Nein, antwortete Mercedes. Aber ich sah, wie der Mann, den ich liebte, bereit war, der Mörder meines Sohnes zu werden. Was wollen Sie von mir? Fragte Monte Cristo. Ihr Sohn soll leben? Gut, er soll leben. Mercedes schrie so beglückt auf, dass Monte Cristo die Tränen nicht zurückhalten konnte. Ich danke dir, Edmond. Sie griff seine Hand und küsste sie. Nun bist du wieder so, wie ich mich an dich erinnere, wie ich dich geliebt habe. Dieser Edmond wird nicht mehr lange Gelegenheit haben, von Ihnen geliebt zu werden, sprach Monte Cristo. Wohl, Albert soll leben, aber das Duell wird stattfinden. Thank you. Das Duell. Monte Cristo schlief in dieser Nacht nicht. Er ging lange in seinem Zimmer hin und her, setzte sich schließlich an den Schreibtisch und schrieb sein Testament, in dem er Maximilian Morel, dem Sohn seines Freundes, des Reeders, 20 Millionen Francs hinterließ. Außerdem vertraute er ihm Edée an, die er zur Erbin seines übrigen Vermögens, bestehend aus Ländereien und Schlössern, in England, Österreich und Holland von etwa 60 Millionen Francs einsetzte. Als er die Feder aus der Hand legte, hörte er hinter sich einen Schrei. Edée war, besorgt durch die Unruhe ihres Herrn, lautlos hinter Monte Cristo getreten und hatte das Testament gelesen. »Du willst sterben«, rief sie entsetzt, »so lass mich mit dir gehen. Gib einem anderen deinen Besitz, ich brauche ihn nicht mehr.« Und sie zerriss das Blatt und sank danach ohnmächtig zu Boden. Monte Cristo hob sie sanft in seine Arme und trug sie vorsichtig in ihre Gemächer. Als er in ihr bleiches, schönes Gesicht blickte, dachte er zum ersten Mal daran, dass sie ihn vielleicht anders liebte als eine Tochter ihren Vater. Dann verließ er ihre Räume, schrieb das Testament noch einmal neu und versiegelte es in dem Moment, in dem seine Zeugen Maximilian und dessen Schwager Emmanuel vor dem Haus hielten. Es war 7:15. Monte Cristo war bereit. Auch Albert und seine Zeugen waren bereit. »Herr Morel, Sie können dem Grafen von Monte Cristo sagen, dass Albert von Morcerf jetzt eingetroffen ist«, sagte Chateau Renaud. Beauchamp zog den Pistolenkasten aus dem Wagen und Morel wollte zum Wagen gehen, doch Albert hielt ihn zurück. »Meine Herren, bitte warten Sie«, sagte er. »Ich muss Herrn von Monte Cristo einige Worte sagen.« Die Zeugen von Albert blickten sich verwundert an. Maximilian eilte zum Wagen, um den Grafen zu informieren. Der Graf ging mit ruhigem Gesicht auf Albert zu, der ihm, gefolgt von seinen Freunden, entgegenkam. »Mein Herr Graf«, begann Albert mit zunächst zitternder Stimme, die jedoch immer sicherer wurde, »ich habe von Ihnen dieses Duell gefordert, weil ich Ihnen vorwarf, Sie hätten den Verrat meines Vaters, so schuldig er auch ist, ohne Berechtigung an die Öffentlichkeit gezerrt. Nun weiß ich, dass Sie sehr wohl eine Berechtigung hatten. Es war nicht der Verrat von Fernand Mondego an Ali Pascha, sondern der Verrat des Fischers Fernand gegen Sie. Deshalb erkläre ich nun laut, ja, mein Herr, Sie hatten die Berechtigung, sich an meinem Vater zu rächen, und ich danke Ihnen als sein Sohn, dass Sie nicht mehr getan haben.« Die Zuschauer vernahmen, wie vom Blitz getroffen, die Erklärung von Albert. Der Graf richtete dankbar den Blick zum Himmel. Er erkannte das Werk von Mercedes. »Wenn Ihnen meine Entschuldigung reicht, so geben Sie mir die Hand«, fuhr Albert fort. Monte Cristo reichte sie ihm mit feuchten Augen, und Albert drückte sie mit einem Gefühl des ehrfurchtsvollen Schreckens. Kurz darauf stieg er in seinen Wagen und fuhr davon. Die vier Männer verabschiedeten sich kühl von Albert, da sie sein Verhalten nicht begreifen konnten, doch Albert sprang unbekümmert auf sein Pferd und ritt nach Hause. Hier berichtete er seiner überaus erleichterten Mutter von den Geschehnissen und erklärte ihr, er wolle für einige Zeit fortreisen, bis sich die Gemüter beruhigt hätten. »Ich gehe mit dir, mein Sohn«, sagte Mercedes mit fester Stimme. »Auch mich hält nichts mehr an diesem Ort.« Selbstmord. Edée eilte zur Tür herein und strahlte vor innigstem Glück, als sie Monte Cristo unverletzt wiedersah. Der Graf war von ihren Gefühlen tief bewegt. Seit einigen Tagen begann er zu begreifen, dass es auf der Welt vielleicht zwei Mercedes für ihn gab. Gerade versenkte er sich vor Wonne in die feuchten Blicke von Edée, als sich die Tür öffnete. Ärgerlich runzelte der Graf die Stirn. Der Kammerdiener kündigte den Grafen von Morcerf an. mein Gott, ist es denn noch nicht zu Ende?« rief Edé verzweifelt. Der Graf schickte sie über eine Geheimtreppe hinaus, wobei er ihr versicherte, dass ihr und ihm keine Gefahr drohte. »Ich lasse den Grafen bitten«, sagte Monte Cristo. Fernand Morcerf trat mit bleichem Gesicht und hartem Schritt ein. Noch vor einer halben Stunde hatte er beobachtet, wie seine Frau ihre Sachen zusammenpackte. Er sah seinen Sohn nach dem Duell nach Hause zurückkehren und dachte zunächst, seine Ehre wäre gerecht. Doch als Albert nicht zu ihm kam, schickte er voller Vorahnung nach seinem Diener, der ihm von den Vorkommnissen berichtete. 10 Minuten später sah man den Grafen von Morcerf in schwarzer Hose, schwarzem Rock und schwarzen Handschuhen die Treppe hinuntereilen. Sein Diener legte 2 Degen in den Wagen, und der Graf setzte sich hinein und ließ sich zu den Champs-Élysées fahren. »Darf ich die Ursache Ihres unerwarteten Besuches erfahren?« fragte Monte Cristo kühl. »Allerdings«, zischte Morcerf. »Nachdem sich mein Sohn als Feigling erwiesen hat, da er sich nicht mit Ihnen schlagen wollte, bin ich gekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich Sie vollkommen hasse. Es ist, als hätte ich Sie schon immer gekannt und immer gehasst. Und ich bin gekommen, um Ihnen zu erklären, dass wir beide nun an der Reihe sind, uns zu duellieren, da sich die jungen Leute offenbar nicht mehr schlagen wollen. Sind Sie auch dieser Ansicht, mein Herr?« »In der Tat«, antwortete der Graf ruhig. »Sie wissen, dass wir uns duellieren werden, bis einer von uns tot ist.« Der Graf nickte. »Dann los! Wir brauchen keine Zeugen.« »Wirklich nicht, wo wir uns so gut kennen.« »Im Gegenteil, wir kennen uns eben nicht.« »Oh nein. Sind Sie nicht der Soldat Fernand, der kurz vor der Schlacht von Waterloo desertierte, der den französischen Armeen als Spion gegen die Spanier gedient hat, der seinen Wohltäter Ali verraten, verkauft und ermordet hat? Du Elender!« schrie der General außer sich vor Wut, weil ihm seine Schandtaten noch einmal aufgezählt wurden. »Es ist mir klar, dass du in meiner Vergangenheit gewühlt hast, aber ich kenne dich nicht, der du dich Graf nennst und mit Gold und Edelsteinen verkleidest. Ich möchte in der Tat deinen wirklichen Namen erfahren, wenn ich dir mit meinem Degen das Herz durchbohre.« Dem Grafen von Monte Cristo schoss die Glut in die Augen. »Fernand, du kennst meinen Namen. Ich bin es. Edmond, Dantès!« Morcerf streckte die Hände vor Entsetzen aus, stierte Monte Cristo mit aufgerissenen Augen an, wich dann bis zur Tür zurück, durch die er rückwärts hinauswich und stieß dabei einen kläglichen, herzzerreißenden Schrei aus. »Dantès!« Er schleppte sich nach draußen, fiel in die Arme seines Kammerdieners und murmelte nur die Worte »Nach Hause! Nach Hause!« Das Tor seines Hauses war offen, eine Droschke stand im Hof. Der Graf eilte voller Schrecken in sein Heim. Mercedes und Albert kamen die Treppe hinab, Morcerf stürzte noch rechtzeitig in sein Arbeitszimmer, bevor sie ihn sahen. Als ihr Wagen um die Ecke verschwand, knallte ein Schuss. Und dunkler Rauch trat durch das offene Fenster des Arbeitszimmers. In der Zwischenzeit geschehen im Hause Villefort seltsame Todesfälle. Zuerst stirbt der Diener, dann die Schwiegermutter Marquise von Saint-Méran und der Arzt der Familie hat einen furchtbaren Verdacht. »Mein lieber Villefort«, sprach der Arzt, »ich habe Sie hierher in den Garten geführt, um mit Ihnen über die unerklärlichen Unglücksfälle zu sprechen. Ich muss Ihnen eine schreckliche Mitteilung machen. Ihre Schwiegermutter war zwar alt, doch sie erfreute sich bester Gesundheit. Ich war bei ihrem Todeskampf bei ihr und beobachtete, wie sie innerhalb von 10 Minuten 3 Krisen erlitt, in denen ihr Puls raste und sie von starken Zuckungen geschüttelt wurde. Diese Symptome, mein lieber Villefort, sind Anzeichen einer Vergiftung. Frau von St. Meron ist ohne Zweifel von einer Überdosis Strychnin oder Puzin getötet worden. Noch ahnt niemand, wer der Täter sein könnte. Doch als Valentin Villefort krank wird. Das Gespenst. Valentin lag in der Tat immer noch krank im Bett. Den ganzen Tag lang saß ihr Großvater Noirtier bei ihr und bewachte ihren Schlaf. Wenn Villefort aus dem Justizpalast zurückkam, blieb auch er einige Stunden mit seinem Vater an Valentins Bett. Um 8 Uhr kam der Arzt, der persönlich die Medizin für Valentin brachte. Danach trug man Noirtier in sein Zimmer und eine vom Doktor ausgesuchte Schwester blieb bis gegen 11 Uhr, wenn Valentin wieder eingeschlafen war. Eines Nachts ereignete sich eine seltsame Szene in ihrem Gemach. Die Schwester war vor etwa 10 Minuten gegangen. Valentins Gedanken kreisten unruhig in ihrem Kopf. Der Docht ihrer Kerze brannte noch, als Valentin plötzlich sah, wie sich ihr Bücherregal, welches neben dem Kamin in einer Mauervertiefung stand, geräuschlos öffnete. Valentin traute ihren Augen nicht. Sie war davon überzeugt, zu träumen oder im Delirium zu sein und läutete daher nicht die Glocke. Hinter dem Regal trat eine menschliche Gestalt hervor. Sie schritt auf ihr Bett zu, blieb stehen und schien aufmerksam zu horchen. Valentin wartete ruhig, dass dieser Traum wieder verschwinden würde, und wollte zur Beschleunigung dessen etwas trinken. Als sie jedoch die Hand nach ihrem Glas ausstreckte, trat die Gestalt schnell an ihre Seite und hielt ihre Hand fest. Valentin erschrak, denn an der Berührung spürte sie, dass sie nicht träumte, dass sie wach und die Erscheinung wirklich in ihrem Zimmer war. Sie bebte am ganzen Körper und beobachtete mit aufgerissenen Augen, wie der Mensch oder das Gespenst einen Löffel voll aus dem Glas nahm und ihn schluckte. Dann reichte er Valentin das Glas und sprach: »Jetzt können Sie trinken.« Valentin fuhr zusammen. Sie öffnete den Mund, um zu schreien, doch der Mensch legte den Finger auf die Lippen. »Der Graf von Monte Cristo«, flüsterte sie. »Erschrecken Sie nicht«, bat der Graf. »Machen Sie sich keine falschen Gedanken und seien Sie ganz ruhig. Ich bin Ihr ehrfurchtsvoller Freund und hier, um Ihnen zu helfen. Sehen Sie meine geröteten Augen und mein blasses Gesicht? Ich wache seit 4 Nächten über Sie, beschütze Sie, unterhalte Sie, unserem gemeinsamen Freund Maximilian.« »Graf, Sie haben über mich gewacht? Wo denn und wozu?« »Ich wachte hinter dieser verborgenen Tür«, sagte der Graf und deutete auf das Bücherregal, die in das Nachbarhaus führt, das ich gemietet habe. Während der Nachtwachen sah ich alle Leute, die in ihr Zimmer kamen, welche Getränke man ihnen hinstellte. Waren diese Getränke gefährlich, so kam ich herein, leerte das vergiftete Glas aus und schenkte ihnen ein heilsames Getränk ein, das in ihren Adern das Leben statt des Todes, den man ihnen geben wollte, kreisen ließ.« »Gift? Tod? Wovon sprechen Sie?« »Ich sah jede Nacht jemanden hereinkommen, der Gift in ihr Glas gab.« »Jemand? Aber Graf, Wer soll das gewesen sein? Um Himmels Willen, wer will mich denn im Hause meines Vaters vergiften? Sie werden diese Person kennenlernen. Es ist gerade Mitternacht. Ihr Mörder wird gleich kommen. Und wie ein Schatten verschwand er hinter der Geheimtür, die sich geräuschlos hinter ihm schloss. Nach 20 Minuten hörte sie, wie der Boden in Edouards Zimmer leise knarrte. Ein Kratzen an der Wand ihres Bücherregals versicherte ihr, dass der Graf über sie wachte. Die Klinke der Tür wurde langsam nach unten bewegt und die Tür öffnete sich. Valentine verbarg ihre Augen unter dem Arm und stellte sich schlafend. Jemand näherte sich dem Bett. »Valentine?« flüsterte eine Stimme. Valentine atmete ruhig und gleichmäßig, auch wenn ihr Herz vor Angst fast zersprang. Alles blieb ruhig. Dann hörte sie das Geräusch einer Flüssigkeit, die in ihr leeres Glas gegossen wurde. Sie wagte, ihre Augen unter dem Arm zu öffnen. Sie sah eine Frau in weißem Nachthemd, die aus einer Karaffe eine Flüssigkeit in ihr Glas goss. Es war Frau von Villefort. Nur übermenschliche Anstrengung hielt Valentine davon zurück, laut aufzuschreien. Kurz darauf verließ Frau von Villefort wieder das Zimmer. Der Graf von Monte Cristo trat wieder ein. Valentine liefen die Tränen des Schocks über die Wangen. »Mein Gott«, stöhnte sie, »was soll ich tun? Wie kann ich fliehen? Warum will sie mich nur töten?« »Das ist einfach. Doch sie sind zu sanft und zu gut, um an das Böse zu glauben, das um sie hergeht. Sie sind reich, Valentine. Sie besitzen 200.000 Francs, die sie von ihren Großeltern bekamen und die Edouard nicht bekommt, solange sie leben. Deshalb mussten ihre Großeltern sterben. Deshalb sollte Herr Noirtier sie wieder als Erbin einsetzen, um dann ebenfalls zu sterben. Doch der Plan ging schief, wie Sie wissen. Denn statt seiner starb Barois, der Diener. Und deshalb schließlich sollten Sie sterben, damit Ihr Vater von Ihnen erbt und dann Ihr Bruder, sein einziger Sohn. Der Graf zog nun aus seiner Westentasche eine kleine Smaragddose, öffnete sie und gab Valentine daraus eine Pastille. Gehorsam und vertrauensvoll nahm sie sie in den Mund und schluckte sie herunter. »Und nun, auf bald, mein Kind. Ich werde nun gehen und versuchen, etwas zu schlafen. Sie sind gerettet.« Valentine schlief bald durch die narkotische Wirkung des Mittels ein. Der Graf leerte das Glas etwa zu drei Vierteln aus dem Fenster, so dass es aussah, als habe Valentine es getrunken, und stellte es wieder auf den Tisch. Dann verließ er das Zimmer wieder durch die Geheimtür. Einige Stunden später schlich Frau von Villefort noch einmal in Valentines Zimmer, um zu sehen, wie ihr Gifttrank gewirkt hatte. Sie wagte zunächst nicht, zum Bett zu sehen. Die Giftmischerin hatte Angst vor ihrem eigenen Handeln. Schließlich jedoch beugte sie sich über Valentine und lauschte. Valentine atmete nicht mehr. Ihre Haut war wie Wachs. Frau von Villefort hob die Bettdecke und berührte Valentines Hand. Sie war eiskalt. Für die Mörderin gab es keinen Zweifel mehr. Ihr Werk war vollbracht. Der Arzt konnte nur noch den Tod von Valentine feststellen. »Tot?« schrie eine Stimme von der Tür. »Wer sagt, Valentine ist tot?« Es war Maximilian, der bleich, verstört und entsetzt auf der Schwelle stand. Maximilian sieht Villefort. Herr von Villefort, Sie fragen sich, was für ein Recht ich habe, hier zu sein. Fragen Sie Ihren Vater. Er wird es Ihnen sagen, dass Valentine meine Verlobte war. Mein einziges Leben auf Erden, meine Liebe. Villefort wurde von seinem Schmerz so ergriffen, dass er keine weiteren Erklärungen mehr forderte. Er fühlte sich durch seinen eigenen Schmerz mit Maximilian verbunden und reichte ihm die Hand. Schließlich sagte er, »Mein Herr, Sie liebten Valentine, und waren ihr Verlobter. Ich wusste nichts davon. Doch mein Schmerz ist zu groß für den Zorn, und ich will Ihnen verzeihen. Sie sehen, dass Valentin die Erde verlassen hat und wir nichts mehr für sie tun können. So verabschieden Sie sich nun von ihr, damit wir den Priester holen können, der sie segnen soll. »Sie irren sich, mein Herr«, rief Maximilian und erhob sich mit schmerzdurchbohrtem Herz. »Ich kann noch etwas für meine Angebetete tun. Valentin braucht einen Rächer, und ich werde dieser Rächer sein.« »Was meinen Sie damit, mein Herr?« fragte Villefort. »Ich meine damit, dass Sie als Vater genug geweint haben und Sie Ihr Amt als Staatsanwalt beginnen müssen. Sie wissen so gut wie ich, dass Valentin ermordet wurde.« Villefort neigte den Kopf. Der Arzt näherte sich unterstützend Maximilian, und Noirtier machte mit den Augen »Ja«. Sein flammender Blick fiel in die Augen von Maximilian. »Sehen Sie«, rief Maximilian, »Herr Noirtier will sprechen. Kennen Sie den Mörder?« »Ja«, erwiderten die Augen von Noirtier. »Wer ist es? Sagen Sie«, rief Maximilian. Doch Noirtier gab ihm zu verstehen, dass er wünsche, der junge Mann solle den Raum gemeinsam mit dem Arzt verlassen. Äußerst widerstrebend befolgte Maximilian den Wunsch des Greises und ging mit dem Arzt hinaus. Kurz darauf wankte Villefort leichenblass aus dem Zimmer und bat die beiden Männer wieder herein. Mit stockender Stimme erklärte er, sein Vater habe ihm den Namen genannt und er werde als Staatsanwalt Gerechtigkeit geschehen lassen. Villefort bat den Arzt, so schnell wie möglich einen Priester zu holen. Er verließ das Haus und kam kurz darauf mit einem italienischen Abbé zurück, den er auf der Schwelle des Nachbarhauses angetroffen hatte. Der Arzt führte den Abbé in das Zimmer Valentins, in dem Noirtier über den Leichnam wachte. Noirtier blickte den Abbé an, und seine Augen weiteten sich, als erkenne er ihn. Er ließ den Priester nicht mehr aus den Augen, welcher dem Arzt versprach, seine Gebete, Valentin und seine Fürsorge dem alten Noirtier zu weihen. Dann ließ sie der Arzt allein. Herr von Villefort hatte sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Der Abbé schloss alle Türen in Valentins Raum, auch die zu Frau von Villeforts Wohnung. Der Graf hat alles erreicht, was er wollte. Auch der Bankier Danglars ist ruiniert. Der letzte verzweifelte Versuch des Bankiers, seine Tochter mit dem angeblichen Prinzen Andrea Cavalcanti zu verheiraten, scheitert kläglich. Andrea Cavalcanti war ein Betrüger, ein ehemaliger Galeerensträfling, der Caderousse ermordet hat. Andrea Cavalcanti war der Sohn seiner Frau. Er war Benedetto. Die Vergangenheit. Das Herz des Grafen war schwer. Auf dem Gipfel seiner Rache hatte er auf der anderen Seite des Berges in den Abgrund des Zweifels gesehen. Er wehrte sich gegen das Gefühl und gegen die Vergangenheit, die bei dem Gespräch mit Mercedes wieder so lebendig geworden war, und sagte sich, wenn er fast schon seine eigenen Taten missbilligte, so müsse sich ein Fehler in seine Überlegungen eingeschlichen haben. »Ich muss die Vergangenheit falsch beurteilen. Ich kann mich nicht so getäuscht haben. Sollte das Ziel, das ich mir gesetzt habe, etwa ein unsinniges Ziel gewesen sein? Sollte ich 10 Jahre lang das Falsche getan haben? Dieser Gedanke wird mich verrückt machen, wenn ich nichts dagegen unternehme. Ich muss die Vergangenheit noch einmal in ihrem richtigen Licht sehen. Heute strahlen zu viele Diamanten und zu viel Glück in meinem Leben und blenden mich. Und der Graf ging zum Kai hinab und mietete ein Boot, das ihn zum Château d'If bringen sollte. Schon während der Fahrt erinnerte er sich aller Einzelheiten seiner damaligen Reise. Das einzelne Licht bei den Katalanen, der schreckliche Anblick des Gefängnisses, sein Versuch, sich ins Meer zu stürzen, seine Verzweiflung, als er besiegt wurde. Seit der Juli-Revolution hatte man keine Gefangenen mehr im Château d'If. Nur ein Hausmeister bewachte das Gebäude und willigte ein, dem Grafen das ehemalige Gefängnis zu zeigen. Als sie die feuchte, dunkle Treppe hinabstiegen, brach Monte Cristo der Schweiß aus und sein Herz zog sich zusammen. Man führte ihn in seinen eigenen Kerker. Wieder sah er das fahle Licht durch das enge Fensterloch dringen, sah seinen leeren Bettplatz und an der Wand durch neuere Steine erkennbar die vom Abbé Faria und ihm gemachte Öffnung. Seine Knie wurden weich und er musste sich setzen. Der Hausmeister kam wieder und führte den Grafen in das Verlies des alten Abbés. Monte Cristo wurde von einem Gefühl der tiefen Rührung ergriffen, als er diese Gruft betrat. Er gab dem Wärter zum Dank ein Goldstück, das dieser verwirrt annahm. »Mein Herr, Sie geben mir zu viel. Erlauben Sie, dass ich Ihnen dafür etwas anbiete?« Der Hausmeister ging hinaus, und der Graf kniete vor dem ehemaligen Bett des Abbés nieder, faltete die Hände und betete. »Mein geliebter zweiter Vater, der du mir das Wissen, die Freiheit und den Reichtum gabst, nimm mir durch ein Zeichen den Rest von Zweifel, der in mir nagt und unerträglich werden wird, wenn er sich nicht in Überzeugung verwandelt.« Der Wärter kam zurück und reichte dem Grafen die Leinwandstreifen. Es war das große Werk des Abbé Faria über das Königtum in Italien. Monte Cristo griff danach und las den Titel. »Du wirst dem Drachen die Zähne ausreißen und die Löwen mit Füßen treten«, spricht der Herr. Und diese Reliquie an die Brust gedrückt, verließ Monte Cristo eilig das dunkle Gewölbe, bestieg wieder sein Boot und befahl nach Marseille. Der Graf hatte all seine Zweifel niedergeschlagen. Als er am Dorf der Katalanen vorbeifuhr, wandte er sich ab und murmelte voller Zärtlichkeit den Namen einer Frau. Es war der von Edée. Der Graf von Monte Cristo ging zum Friedhof, wo er Maximilian am Grab seines Vaters traf. Der junge Mann war der Verzweiflung nahe und bat den Grafen, ihn von seinem Versprechen zu entbinden. Er wolle ohne Valentin nicht mehr auf Erden sein. Doch Monte Cristo beruhigte ihn. Er nahm ihm noch einmal das Versprechen ab, bis zum 5. Oktober Geduld zu bewahren. Er erwartete den jungen Mann an diesem Tag auf seiner Insel Monte Cristo. Am 4. Oktober werde eine Yacht ihn im Hafen von Bastia abholen und ihn dorthin bringen. Kurz darauf reiste Monte Cristo auf seinem Dampfschiff aus Marseille ab. Der 5. Oktober. Gegen 6 Uhr abends glitt eine leichte Yacht durch das blaue Meer in die Abendsonne. An ihrer Spitze stand ein junger Mann mit großen, dunklen Augen, der auf die kegelförmige Insel blickte, der sie sich schnell näherten. »Ist das die Insel Monte Cristo?« fragte er mit trauriger Stimme den Kapitän. »Ja, mein Herr, wir sind bald da.« »Wir sind bald da«, wiederholte der Reisende schwermütig. »Ja, dort wird mein Hafen sein.« Kurz darauf warf man 500 Meter vor einem kleinen Hafen den Anker aus. Man führte den Reisenden zu einem Boot, das mit einem blauen Teppich ausgelegt war, und die Ruderer brachten ihn zum Ufer. Die Barke glitt auf den feinen Sand. Der junge Mann stand auf und blickte suchend um sich, denn mittlerweile war es dunkel geworden. Da fühlte er eine Hand auf seiner Schulter. »Guten Abend, Maximilian. Ich danke Ihnen, dass Sie so pünktlich sind«, sagte die Stimme Monte Cristos. Maximilian blickte in das lächelnde Gesicht des Grafen. »Sie sehen so anders aus, Graf, wie verwandelt, so heiter. Das ist gut, das ist gut«, fuhr er dann wie zu sich selbst fort. »Ich bedarf eines Menschen, der mir in meinen letzten Stunden zulächelt und mich ohne Aufschrei an die Pforten des Todes geleitet.« »Mein Freund, denken Sie nicht an den Tod. Kommen Sie mit mir.« »Nein, ich will nicht weitergehen. Ich habe einen Monat gelitten, ich habe gehofft. Doch worauf? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf ein Wunder. Doch nun ist es genug. Ich versprach Ihnen, bis zum 5. Oktober zu warten, und ich tat es. Es ist 9 Uhr. Ich habe nur noch 3 Stunden zu leben, bis ich endlich erlöst bin. Kommen Sie mit mir und schließen Sie die Augen.« Der Graf ging zu einer Tür. Dann rief er Maximilian zu, er solle die Augen wieder öffnen. Eine unermessliche Klarheit strahlte aus dem angrenzenden, prachtvoll ausgestatteten Gemach hervor. Auf der Schwelle zwischen diesen beiden Höhlen stand blass und lächelnd eine Frau. Sie schritt langsam auf ihn zu. Morel zweifelte an seinem Verstand. »Valentin«, keuchte er. »Valentin, du lebst?« »Ja, ich lebe, Geliebter, denn der Graf von Monte Cristo hat den Tod, der mir von Verbrecherhand bestimmt war, für dich und mich besiegt. Er hat uns einander zurückgegeben, damit uns von nun an nichts mehr trennen kann.« Monte Cristo ließ die beiden Liebenden allein und schritt gerührt in das angrenzende Gemach. Edei stand dort, hoch aufgerichtet und mit strahlendem Lächeln. Der Graf fühlte, wie sich ihm bei ihrem Anblick die Brust weitete und das Herz sich ausdehnte. Er öffnete die Arme und Edei umarmte ihn glücklich. »Ich liebe dich«, sprach der Graf bewegt. »Du wirst mich vergessen lassen, was ich vergessen muss. Ein Wort von dir, mein Engel, erleichtert mich mehr als 20 Jahre meiner langsamen Weisheit. Nur dich habe ich noch auf dieser Welt, und nur durch dich kann ich glücklich sein. Komm nun.« Und er führte das Mädchen langsam hinaus. »Lieber Maximilian, die Yacht liegt für Sie beide vor Anker. Jacopo wird Sie nach Livorno bringen, wo Herr Noirtier seine Enkelin erwartet, um sie beide zum Altar zu führen. Alles, was Sie in der Grotte finden, mein Haus in den Champs-Élysées und mein kleines Schloss in Tréport, sind Hochzeitsgeschenke von Edmond Dantès an den Sohn seines Beschützers Morel. Bitten Sie den Engel, der über Ihr Leben wachen wird, gelegentlich für einen Menschen zu beten, der sich wie der Teufel einen Moment lang für Gott gehalten hat. Maximilian, verzeihen Sie mir mein langes Hinhalten, doch es geschah einzig in der Absicht, Ihnen durch das äußerste Unglück auch die höchste Glückseligkeit zu ermöglichen. Man muss die Nähe des Todes empfunden haben, um die Schönheit des Lebens zu erkennen. Seid glücklich, geliebte Kinder. Euer Freund Edmond Dantès, Graf von Monte Cristo. »Wo ist der Graf?« fragte Valentin den Kapitän. Er deutete mit der Hand zum Horizont, und auf der dunkelblauen Linie, die das Meer vom Himmel trennt, sahen sie ein kleines weißes Segel.